Juan fez o levantamento, Ronaldo Angelim dividida, tocou contra. Hallo und herzlich willkommen zur 4-Ecken-2-11er-Ausgabe nach dem glorreichen Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen, habe ich vergessen, bei mir heute ist ein, ich möchte fast sagen, ein Star-Panel, ein Expert-Panel, das man so in dieser Art und Weise noch nie erlebt hat. Natürlich den Fußballfachmann, der alle Transfer-Ablösesummen der letzten 14 Jahre von Transfermarkt auswendig gelernt hat. Pocho? Ja, schön, guten Abend. Und Ricky? Hallo Leute, wir sind im Viertelfinale, genauso wie ich es vorhergesagt habe. Deutschland und Brasilien, das sind die Favoriten dieser Weltmeisterschaft und heute werde ich weiter orakeln. Und unser Special Guest, Philipp vom Happy Day und Zille Leute Podcast. Moin Moin. Und vom Leitmedium, Moin Moin. Oh ja, vom Leitmedium. Ich freue mich schon den ganzen Abend diebisch auf deine einstudierte Choreografie. Ist keine Choreografie, aber pass auf. Ja. Player of the game und jetzt hört zu. Manuel Manni Neuer, der Libero, der beste verteidigende Mittelfeldspieler, den wir heute auf dem Platz stehen hatten. Es war der defensivste Mittelfeldspieler, den wir heute hatten. Das war wirklich der Wahnsinn. Ich habe bei Twitter so eine Heatmap hochgeladen und da hat man gesehen, dass er im Prinzip gar nicht im Tor war, sondern also mindestens vorm 5-Meter-Raum. Das könnt ihr euch auf Twitter @4eng2elver nochmal angucken. Großartig, wie ich finde. Seid ihr auch so ein bisschen erschöpft? Ich weiß gar nicht, ob das Spiel so anstrengend war, weil die Deutschen sich so schwer getan haben oder dass es einfach nur Viertel vor eins ist. Ricky, was sind deine Erkenntnisse aus dieser wirklich schwierigen Partie? Ja, hauptsächlich natürlich, dass sie schwierig war. Das hast du schon richtig erkannt. Überraschend schwierig. Aber prinzipiell, muss ich sagen, war es das zu erwartende schwere Spiel. Denn man darf natürlich nicht vergessen, die Deutschen waren geistig schon im Viertelfinale. Die Algerier haben wirklich um ihr Leben gekämpft. Man darf nicht vergessen, dass die meisten Algerier mit Kalaschnikows im Kindergarten erzogen werden. Also wenn die wirklich um ihr Leben kämpfen, meinen die das ernst. Mhm. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass du als Fußballmannschaft und als gute Fußballmannschaft diesen harten Weg gehst und erfolgreich bestreitest. Und das hat Deutschland heute getan. Ich habe, bevor wir wirklich dieses Spiel sezieren mit dieser ganzen Fachpower, die ich hier heute zu Gast habe, möchte ich nochmal in die Runde fragen. Ist die neue Frisur von Benny Hövedes eine Verbesserung oder eine Verschlimmbesserung, Philipp? Diese Gespräche überlasse ich immer Frauen. Pocho? Wie kommst du denn jetzt auf diese Überleitung, bitte? Ich weiß es nicht. Du hast ja, die fuckt ja jetzt voll, ne? Die fuckt ja jetzt alles weg. Die ist ja fast so schlimm wie das Spiel. Eben, ich will auch über das Spiel sprechen. Ihr habt natürlich völlig recht. Ihr seid einfach so unfassbare Medienprofis. Da reden wir lieber über das Spiel. Aber bevor wir wirklich jetzt final über das Spiel reden, ich konnte diesen Bellarreti nicht mehr ertragen und habe dann händeringend nach einer Lösung gesucht und habe dann tatsächlich bei ZDF im Fernsehen die Antwort auf alle meine Probleme gefunden. Und zwar konnte man den Radiokommentar Play-by-Play, es waren tatsächlich zwei Kommentatoren, die live fürs Radio kommentiert haben, konnte man aufs Fernsehbild legen und es war wirklich fantastisch. Habt ihr auch die Schnauze voll von Bellarreti? Ricky, ich glaube, du bist ein persönlicher Freund von ihm, oder? Ich finde es prinzipiell dieses Jahr besser als bei anderen Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften, was die Kommentatoren da so von sich geben. Und vor allem gefällt mir Oliver Kahn deutlich besser als noch vor zwei Jahren. Ja, aber das Problem, dass deutsche Kommentatoren ja irgendwie so ein bisschen emotionslos immer Sachen kommentieren und viel Scheiße erzählen die ganze Zeit, um irgendwelche Lücken zu füllen. Das ist ja bekannt. So wie gestern zum Beispiel Steffen Simon, ja, der es wurde irgendein Fan eingeblendet mit einer der Perücken, die es dann immer in Landesfarben gibt. Und Steffen Simon hatte den Wahnsinnsspruch auf den Lippen: Tja, schüttel dein Haar für mich, würde Helge Schneider jetzt sagen. Das sind natürlich also Kommentare, da wünscht man sich eigentlich, wie du es richtig gemacht hast, den Radiokommentar. Ich habe auf Twitter gelesen, dass Bellaretti gesagt hat, er würde gerne nochmal die Unterhose von Philipp Lahm sehen. Was? Nee, ja, das ist was dich ganz arg irritiert, ne? Ja. Weil die Unterhose von dem, ich glaube, Garnar, die fandst du auch, das ging ja mal gar nicht. Da, Zitat, ja, sag mal, was war denn da los? Ja, ist doch so, oder nicht? Können die sich nicht mal vernünftig anziehen, die Burschen da? Sind Millionäre. Ja, das ist halt, das ist ein Fashion-Statement gewesen, glaube ich. Gangster-Style, Alter. Er hätte halt eine Boxershorts anziehen müssen, dann wäre das noch lässiger gekommen. Da hat ja Neymar Ärger für gekriegt, ne, dass er nach dem Spiel das Trikot ausgezogen hat, seine Fußballhose ein bisschen runtergezupft hat und dann man seine Nike oder so Unterbuchse sehen konnte. Er hat Ärger dafür gekriegt von der FIFA, ja. Ja. Die FIFA soll einfach mal die Fresse halten. Was sagst du zu, wie heißt der Spieler, der rumbeißt? Luis Suarez? Nein. Suarez. Ja. Ich meine, man kann sich natürlich immer, wenn man so geschickt auf im Internet zusammengeschnittene Compilations anguckt, kann man natürlich den ewigen Hass auf den schieben, weil der ja nicht nur super fault, sondern sich danach auch noch so hinschmeißt, als wäre er der Gefaulte. Aber ich finde, man kann es wirklich, ich habe da keine Meinung zu in der Hinsicht, dass ich es einerseits völlig richtig finde, dass er in irgendeiner Weise gesperrt wird, weil beißen geht halt nicht. Andererseits ist natürlich das so eine ästhetische Rechtsprechung, weil die Verletzung natürlich im Grunde nicht so groß ist, sondern es praktisch darüber gerichtet wird, wie man jemanden verletzt. Aber wenn er jetzt mit dem Knie voran irgendeinem in den Oberschenkel gesprungen wäre und der Oberschenkel gebrochen wäre, dann hätte man ihn nie so lange gesperrt. Und das ist natürlich die Verhältnismäßigkeit, muss man dann wirklich in der ethischen und ästhetischen Frage scheinbar suchen. Und das finde ich natürlich, ist es eine zwiespältige Sache, aber ich finde gut, dass er weg ist. Aber die Verhältnismäßigkeit und Länge der Sperre, die ist doch random aus irgendeinem Grabbeltisch rausgezogen. Nee, natürlich völlig. Das meine ich. Ich finde das schwer kommunizierbar, wenn andere Spieler für wirklich schlimme Vergehen 2 Spiele gesperrt werden oder so. So sieht's nämlich aus. Dann lass uns mal endlich zur Partie kommen, die uns wirklich das ein oder andere Seelenleid beschert hat. Benny Hövedes und man muss ja fast sagen, Skodran Mustafi, der da hinten rechts gespielt hat, weil Mats Hummels eine Grippe hat, kurzfristig hat er eine Grippe bekommen, die haben so richtig das Spiel von hinten nicht belebt. Ich war wirklich gespannt, denn mir war persönlich klar, dass die Algerier, was sollen sie auch machen, sich hinten reinstellen und auf Konter lauern. Und dann ist es natürlich relativ wichtig, dass du von den Flügeln ein bisschen Offensivdrang bekommst. Und da sind eigentlich Mustafi und Benny Hövedes nicht für prädestiniert. Und das haben sie dann auch bestätigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Was meint ihr, Pocho? Muss man da nicht ein bisschen flexibler sein oder ist Jogi Löw einfach nur stur? Ja, ob es da unbedingt mit Jogi Löw zu tun hat, weiß ich gar nicht. Ich fand es sehr überraschend und deswegen auch sehr negativ überraschend, dass halt Manu Neuer diesen Libero spielen musste, weil das entsteht durch Fehler eben auf diesen Positionen, die du eben genannt hast. Und dann, dass es dann so extrem wurde, dass man wirklich Angst und Bange bei jedem Konter hatte, dass die Algerier jetzt ein Tor schießen, das war an vielen Stellen schon so nicht einzusehen und vorherzusehen. Und ja, das zeigt eigentlich das Fehlverhalten da hinten, besonders eben von Mustafi, meiner Meinung nach. Aber es war doch klar, dass von Mustafi und von Hövedes, mal defensiv abgesehen, nach vorne ja überhaupt nichts kommt. Na, aber überhaupt gar nichts. Ist da Jogi Löw wirklich so verbohrt und sagt, nee, ich lass mir da nicht reinreden, Leute. Ich spiele da mit 4 Innenverteidigern, mit hochgewachsenen Verteidigern hinten und lass die Defensive relativ solide stehen. Aber ey, es war doch klar, dass die Algerier wirklich sie hinten reinstellen. Sie haben dann in der ersten Halbzeit mit Sicherheit offensiver gespielt, als man es erwartet hat. Lag aber daran, dass die Deutschen unfassbar kacke gespielt haben. Aber Ricky, sag doch mal, wär's nicht besser, wenn du da hinten mit einem Lahm, wenn schon nicht mit einem Lahm, mit einem rechts, wenigstens mit Großkreuz oder so und links mit Durm irgendwie die Offensive ein bisschen belebst über die Flügel. Ey, was ist da los? Ja, die Diskussion kann ich jetzt nicht schon wieder führen, natürlich. Weil das Problem ist einfach, diese Durm-Nummer, die können wir vorerst mal abschreiben, ja, denn ja. Er spielt halt nicht, er steht auch nicht zur Debatte aktuell. Das mit Lahm, mal sehen, wie sich das jetzt entwickelt, denn die letzten 20 Minuten der zweiten Halbzeit und die komplette Verlängerung hat er ja endlich mal wieder rechts hinten gespielt und das war auch sofort dann gefühlt, jedenfalls ein bisschen stabiler. Was man definitiv gemerkt hat, ist, wie wichtig Mats Hummels ist für die deutsche Abwehr, denn das Hauptproblem war ja jetzt nicht, dass plötzlich keiner mehr einen Zweikampf gewinnen kann, sondern das Hauptproblem war für mich die Ordnung dieser Abwehrreihe an sich. Also das war ja das Problem, dass keiner so richtig wusste, wo steht jetzt der andere, wo kann ich hinspielen, wer deckt eigentlich wen. Die Algerier konnten im Endeffekt zwischen unseren Abwehrspielern machen, was sie wollen. Und dann hast du natürlich bei Konter relativ leichtes Spiel, wenn sich die Abwehrreihe nicht taktisch clever verhält und mit verschiebt, mit dem Ball verschiebt etc. pp. Und deswegen glaube ich, dass es ein organisatorisches Problem war. Ganz kurz noch was zu dieser Libero-Sache von Manuel Neuer. Prinzipiell einige Male ganz gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ganz oft völlig bescheuert, solche Aktionen zu bringen, da rauszurennen. Weil oft gab es Situationen, wo der Ball definitiv jetzt nicht in den Gefahrenbereich kommt, wo Manu Neuer eingreifen müsste. Und da ist die Gefahr, finde ich, viel zu groß, dass doch irgendwas passiert und er dann... Sei es nicht nur, dass er zu spät mal dran ist oder dass er ausgespielt wird. Es kann ja auch sein, dass er mal eine Rote kriegt oder so. Weil er immer mit den Stollen zuerst rangehen muss. Ricky? Ja. Ja. Also es kann ja nicht nur sein, dass Manu Neuer ausgespielt wird, sondern sich sogar eine rote Karte abholt. Philipp musste so ein bisschen Jogi Löw zu seinem Glück gedrängt werden, eben weil Mustafi sich auch noch verletzt hat hinten rechts und dann Philipp Lahm auf die rechte Seite wieder spielen musste. Also dann hat man sich doch gefühlt ein bisschen wohler gefühlt. Man hat gedacht, Philipp Lahm, der beste Rechtsverteidiger auf diesem Planeten, spielt wieder da, wo er hingehört. Jetzt ist wieder die Welt in Ordnung. Philipp, was meinst du? Ich weiß auch, ich schließe mich, ich habe den dritten im Bunde den Namen vergessen. El Pocho. El Pocho, genau. Ich schließe mich ein bisschen an. Ich weiß gar nicht, ob man das alles auf Löws Stellungsspiel schicken kann, weil heute hat so viel einfach gar nicht funktioniert. Nicht nur Pässe, nicht Ballannahmen. So viel war einfach so, dass ich echt das Gefühl hatte, da ist irgendwas im Kopf bei den Jungs. Da, die haben vorher irgendwo was ins Wasser gekippt bekommen oder haben Sand in den Beinen gehabt. Ich habe wirklich gedacht, da ist irgendwie der Wille, der Glaube hat gefehlt. Und man hat ja gesehen, dass nach dem 1:0 auf einmal das Spiel ganz anders aussah. Also eigentlich auch schon die letzten 10 Minuten der regulären Spielzeit. Aber davor, da hat so viel nicht geklappt und da war so wenig Wille auch. Da wurden dann so Bälle, hat man aufgegeben, wo man eigentlich nur mal kurz noch ein bisschen nachhaken hätte müssen und ins Leere laufen lassen. Und ich fand's wirklich grausam wieder, was da nicht geklappt hat, schlimm. Ja, da sorgt vielleicht gerade ein Lahm ein bisschen für Sicherheit. Gerade so wenn dann aus. So ein Mats Hummels in der Innenverteidigung fehlt. Einer, der bis jetzt durchgehend gute Leistungen gezeigt hat. Und auch ich so bin nicht zufrieden mit Özil übrigens. Auch wenn er jetzt. Da kommen wir gleich noch zu. Alter Schwede. Auch wenn jetzt Mats Hummels die Spiele vorher nicht brilliert hat, aber er ist schon so ein bisschen der Leader da hinten in der Abwehr. Und wenn der ausfällt, könnte man vielleicht mit einem Lahm auf rechts da auch nochmal für Sicherheit sorgen. Aber auch das Eröffnungsspiel von Hummels hat ein bisschen gefehlt. Ich meine, das Mertesacker nicht der große Spieleröffner in seiner Karriere mehr wird. Das haben wir bei Arsenal in der letzten Saison mit Sicherheit erfahren. Aber da fehlt wirklich so ein Hummels, der so ein bisschen auch Finesse ins Aufbauspiel bringt. Aber lass uns dann wirklich, wenn der Philipp schon mit den Hufen scharrt, zu meinem heutigen Lieblingsthema kommen. Mesut, ich guck ein bisschen lethargisch, Özil, also das 2:0, was er da noch geschossen hat, ich weiß nicht, also ich glaube 95% aller Abwehrspieler hätten das Ding noch da auf der Linie weggeköpft, wenn man einfach die Augen aufmachen würde. Aber was war da bitte los? Das Tor von ihm, das wischt meiner Meinung nach die Note, die ich persönlich ihm gleich geben werde, den Philipp. Wir vergeben gleich noch der kompletten Mannschaft Noten. Okay. Ich hoffe, da kannst du dir schon mal was notieren oder hast es im besten Falle schon notiert, aber höchstwahrscheinlich nicht. Ich mache mir immer als ausgewiesener Fußballexperte, ich habe immer einen ganzen Ordner, den ich während des Spiels fülle mit verschiedenen taktischen Sachen und so. Einen ganzen Leitsordner, ne? Genau. Ja. So, Mesut Özil, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Pocho, ich bin mal auf deine wirklich fachlich profunde Meinung gespannt. Was ist mit dem Burschen los? Ist da nur noch der große Name am Leben oder warum spielt er überhaupt noch? Haben wir keine Alternative? Also ich habe mich bei Özil die ganze Zeit eins gefragt und habe deswegen meinen Tweet zurückgehalten, weil ich irgendwie ein Gefühl hatte, dass der das zweite Tor noch macht. Das ging mir richtig auf den Sack, wie der gespielt hat. Ja. Das Schlimme ist dabei gewesen, ich habe das ja in einer der letzten Ausgaben auch schon gesagt, als er dann diesen Ball vertändelt hat, da vor dem Torwart, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, wo er dann einfach wo die Kraft fehlte, dass er weitermachen konnte, da habe ich wirklich gedacht, genau das ist der Unterschied zwischen ihm und einem dieser Topspieler auf dieser Position. Die machen dann das Ding und der hat noch nicht mal die Kraft dazu, einen Abschluss zu finden. Und so zieht sich irgendwie das ganze Spiel für mich durch. Und dieses Tor, das verwischt natürlich irgendwie was und auch diese Jubelgeste von ihm danach, als ob er jetzt wieder der Superknaller wäre, der gegebenenfalls ja noch nach Stuttgart kommt, dieser Knaller. Vielleicht ist es ja auch Özil. Aber also wenn das 50 Millionen sind, die man so auf dem Platz sieht, die dann Fußball spielen, dann habe ich irgendwo eine Währungsreform verpasst, glaube ich. Eine englische Zeitung hat ein wunderschönes Zitat rausgehauen. Und zwar haben die geschrieben bezüglich Mesut Özil beim FC Arsenal: Wenn du 2-0 führst, hast du möglicherweise den besten Zehner der Welt. Wenn du 0-2 hinten liegst, einen der schlechtesten. Und ich finde, so kann man es eigentlich fast festmachen, oder? Ricky? Ja, da beiße ich mir ja schon seit längerem die Zähne aus beim Thema Özil. Aber Özil, stimmt, ja. Auch hier sagt Jogi Löw, der Junge muss spielen. Der ist unsere Lebensversicherung letzten Endes. Ah, ja. Und ja, ich kann es auch nicht verstehen. Ich habe es gut gefunden, dass Götze rausgenommen wurde und hätte eigentlich es für richtig erachtet, Özil auch auszuwechseln. Denn für mich waren beide gleich scheiße. Nur das Problem ist, dass Özil überhaupt wirklich null gezeigt hat bei dieser Weltmeisterschaft. Und das geht mir so richtig auf die Eier, dass jemand, der ein Interview gegeben hat nach der Vorrunde, ja, also jetzt in der K.O.-Phase, da zeige ich mich, der hätte ich den sofort nach Hause geschickt. Weil das impliziert ja, dass er sich davor nicht zeigen wollte, weil es ja nicht in der K.O.-Phase war. Also warum diese Aussage, dass er sich jetzt erst zeigen will, was er natürlich nicht gemacht hat, obwohl er natürlich dann in der 120. Minute zum Deutschlandblock gerannt ist und gesagt hat, so sieht's aus! Dann habe ich mir gedacht, das ist echt ein Armutszeugnis. Und ja, aus meiner Sicht, sollte Schweinsteiger jetzt nicht irgendwie schwerwiegender verletzt sein, muss man dazu sagen, musst du rausnehmen jetzt. Also jetzt reicht's. Also er hat jetzt viele Spiele Zeit gehabt, bei der Weltmeisterschaft sich irgendwie einzuspielen. Und jetzt ist bei mir auch der Geduldsfaden gerissen. Dann muss er halt irgendwie von der Bank mal kommen und dann was zeigen. Irgendwann ist Schluss und jetzt reicht's. Also so übergreifend über alle Turniere, wo er bis jetzt mitgespielt hat, ist das einfach eine Pfeife. Ist mir scheißegal, was der irgendwo mal geleistet hat. Er hat in der Nationalmannschaft in seinen letzten wichtigen Spielen nie irgendwelche großartigen Leistungen abrufen können. Und dann muss so ein Spieler halt auch mal auf der Bank sitzen. Philipp, bitte, leg los. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Und mir nicht nur in diesem Spiel, mir ist einfach öfter aufgefallen, allerdings nicht nur bei Özil, dass, ich weiß nicht, ob das noch der Tiki-Taka-Einfluss ist, aber dass oft mir im Strafraum der direkte Gang zum Tor fehlt. Und bei Özil ist mir besonders aufgefallen, dass er dann einfach noch so denkt, ja, jetzt mache ich noch mal einen Schritt und noch einen Schritt, anstatt einfach draufzuhauen oder zu passen. Und das ist mir bei den Deutschen jetzt öfter aufgefallen, dass so dieses was Klose hat oder so, dieses schnell rein mit dem Ding, dass das Özil komplett verlernt hat. Sowieso. Das hat man ja schon in der letzten Partie gegen die USA vermissen lassen. Ich meine, da hat es gegallert wie aus Eimern. Ey, zieh da mal aus 15, 17, 18 Metern ab. Der Boden ist glitschig. So wie der Wesley gestern. Ja, genau. Wie Wesley, du duzt ihn schon. Ja, wir kennen uns. Man muss aber noch dazu sagen, dass seine Ballbehandlung von Mesut Özil auch noch so scheiße ist, dass ich würde vermuten, dass diverse Zweitligaspieler besser mit dem Ball umgehen können aktuell als Mesut Özil. Also der schafft wirklich keinen normalen Pass mehr irgendwo hin zu spielen, geschweige denn den Ball einfach nur mal zu halten. Das ist für den völlig unmöglich. Das kriegt er überhaupt nicht hin. Und wenn wir beim Thema Torschüsse sind, ja, also da sind wir fast schon noch weit entfernt von, dass er da überhaupt mal die Richtung irgendwie erahnen könnte, wo er hinschießen muss. Ich wäre einfach nur froh, wenn er endlich kapieren würde, was man mit so einem Ball jetzt macht, wenn der auf einen zukommt. Dieser eine Pass, ja, dieser eine hohe Pass aus der linken Seite, der eigentlich eine Flanke sein sollte und am Ende so aussah wie so ein Beinahe-Torschuss. Mhm. Könnt ihr euch erinnern? Ja, ja, das war ja auch so ein Ding. Weil ich bin mir sicher, wäre er reingegangen, hätte er so getan, als wäre es ein Tor gewesen. Aber mhm, es gab so, zumindest hier im holländischen Fernsehen, ich glaube, wir bekommen alle denselben Feed, hat man ganz deutlich gesehen, dass er nicht aufs Tor geguckt hat, sondern flanken wollte und das Ding halt dann fast schon gefährlich wieder Richtung rechte Ecke des Tores ging. Aber naja, also. Könnt ihr euch noch an die Situation erinnern, als Manu Neuer das Spiel schnell gemacht hat, eine Flanke geschlagen hat und Mesut Özil den Ball annehmen sollte? Er hatte viel Raum, er hatte viel Platz und ihm springt der Ball an die Hand und da habe ich mir nur gedacht, Alter, what? War natürlich kein einfacher Ball, aber ey, es ist einer der 11 besten Spieler in unserem Land. Ich würde vermuten, den kannst du annehmen und dann schnell weiterstecken, aber ey, spätestens Reus, dann... Reus. Dann nicht nur Reus, selbstverständlich, der hätte da mit Sicherheit mehr draus gemacht, aber ich habe mir dann noch gedacht, ey, da jetzt noch ein Gündogan, wäre das geil, aber gut, man kann sich halt nicht aus seinen Verletzten da irgendwas schnitzen. Gündogan und Reus fehlen eminent, wie ich finde, auch die beiden Bender-Zwillinge, die fehlen da so ein bisschen als Stabilisator. Poche wird uns mit Sicherheit noch ein paar Lobeshymnen über die letzten 5 Minuten von Christoph Kramer erzählen. Ich weiß nicht, ob das ein klasse Cameo, oder? Das war ein schöner Cameo. Steht der in den Credits? Weil dann ist es doch keiner. Nee, der steht nicht in den Credits. Okay. Der steht da drin, also the guy formerly known as VfL Bochum und zukünftig wieder Bayer Leverkusen-Spieler, im Moment zurzeit in Besitz und in Vertrag mit Borussia Mönchengladbach. Stimmt, der ist nur ausgeliehen, ne, an euch. Richtig, richtig. Ja, ach Gott, da blutet dir ja auch schon wieder das Herz, ne? Ach ja, er ist ja noch ein Jahr da, von daher. Na, Gott sei Dank. Ja. Nee, also da fehlt mir schon so ein Lars Bender, der da im Mittelfeld einfach nur das Ding festmacht, weiterpasst, mit Sicherheit keine Kunststücke vollführt, aber einfach nur Sicherheit ausstrahlt und das fehlt mir wirklich extremst. Ist das große Problem der deutschen Mannschaft und damit auch, da bin ich wieder bei Joachim Löw, die beiden Moderatoren vom ZDF-Radio haben die ganze Zeit Löw gesagt, waren aber auch stur bei Löw. Ich glaube, das spricht man jetzt einfach so aus, wie wir Özil zum Beispiel. Man sagt ja auch Löwensen. Stimmt, ja, selbstverständlich. ist das große Problem Özil, dass der immer spielt, egal was passiert, wie scheiße der spielt? Es scheint ja immer Özil zu spielen und dass Philipp Lahm auf der 6 nicht so gut aufgehoben ist, wie man scheint bei der Nationalmannschaft, als hinten rechts. Sind das die hausgemachten Probleme der deutschen Mannschaft, Ricky? Dass man einfach die beiden Spieler, also Özil raus, Lahm hinten rechts, wäre damit der Mannschaft nicht schon geholfen, wenn man die beiden einfach verschieben würde? Den einen auf die Bank, den anderen hinten rechts, wohin gehört? Ja, wenn es danach geht, was ich so erzähle, schon. Aber ich habe auch nicht die Einblicke, was so im Training passiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass Löw sich denkt, dass Özil wirklich das Talent hat, ein großer Spieler bei einer WM zu sein, aber in den Spielen das nicht abrufen kann. Ich meine, unser zweitliebster Sport ist MMA. Da gibt's halt auch Leute, die im Training jeden verprügeln und im Oktagon ihre Leistung nie abrufen können. Und so wirkt's bei Özil auch. Immer wenn es darauf ankommt, kann er seine Leistung nicht abrufen. Aber ich bin mir sicher, dass er qualitativ Deutschlands bester Spieler ist. Jedenfalls beim Training. Aber das reicht halt dann letztendlich. Also der hat dann wirklich so eine Big Spot Blockade, wie dieser, wie heißt denn der Typ noch, der tough gewonnen hat und dann bei dem Pay-per-View völlig abgestunken hat, der Schwarze. Wie heißt denn ich noch? Glaube eher, dass seine Erwartungen und seine also das, was er von sich selber fordert, das so ein bisschen übersteigt, was er dann leisten kann. Also ich glaube, jetzt mal von außen betrachtet, würde ich sagen, der soll einfach mal das machen, was man so als Fußballspieler macht, Bälle verteilen und nicht irgendwie große Dinge von sich selber erwarten. Und ich kann mir vorstellen, dass damit die Sicherheit kommt, weil er steht natürlich wahnsinnig unter Druck und er ist nicht der extrovertierte Spieler, der diesen Druck nach außen trägt und den vielleicht so irgendwie kompensiert mit großen Sprüchen oder so. Ich glaube, dass der sehr, sehr emotional ist und vielleicht dann auch schnell sowas sein Spiel einfach blockiert, wenn er immer wieder dran denkt, ja, wenn ich jetzt wieder eine scheiß Aktion mache, dann geht die Presse wieder auf mich los. Mhm. Und die Geschichte mit Philipp Lahm, das Ding ist halt, ich verstehe, warum Jogi Löw das so gerne hätte, dass Lahm zentral in der Defensive spielt, weil ich mir sicher bin, dass Khedira und Schweinsteiger, zumindest einer der beiden, noch nicht bei 100% ist. Ich glaube, wenn beide bei 100% wären, würden wir die Diskussion nicht führen. Ich glaube einfach, dass beide noch nicht bei 100% sind und dass Löw sagt, dann spiele ich lieber mit dieser Variante. Also das ist für mich die einzige Erklärung, die es gibt, denn sonst würde ich nicht verstehen, warum man einen Khedira auf die Bank setzt und dafür einen Mustafi auf rechts spielen lässt, wenn man die Option hätte, Lahm dahin zu stellen und dann mit zwei absoluten top-defensiven Mittelfeldspielern da aufzulaufen. Drei top-internationale. Aber was hältst du denn davon, wenn man Toni Kroos einfach neben Schweinsteiger oder Khedira auf die Doppel-6 spielt? Er hatte schon bei Bayern gespielt, er hatte schon in der Nationalmannschaft gespielt. Können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Solange Lahm nicht rechts hinten spielt, gibt's diese Diskussion im Endeffekt nicht. Ich finde alles besser als das, was wir momentan da machen. Für mich muss Lahm rechts hinten spielen. Das ist, um es mit der Kanzlerin zu sagen, alternativlos. Alternativlos, definitiv. Und es ist ja, um bei der Kanzlerin zu bleiben, für ihn kein Neuland, hinten rechts zu spielen. das Wort hast du von mir aber noch gelernt. Ja, das ist richtig. Also drehen wir uns jetzt im Beefkreis. Özil abgehakt, das Thema. Ich glaube auch, dass wenn man Özil nach den ersten beiden Partien, wo er eigentlich schon nicht überzeugt hat, rausgenommen hätte, dass es auch psychisch für ihn einen Knacks gegeben hätte. Das glaube ich schon. Aber jetzt hat er 4 Spiele gespielt, 4-mal nicht überzeugt. Irgendwann ist auch, glaube ich, Jogis Geduld am Ende. Und ja, ich. Aber mir fehlen auch ganz ehrlich die Alternativen. Also es ist wirklich schwierig. Wir haben noch die Alternativen. Schöle von Anfang an bringen. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder mit Khedira und Schweinsteiger anfangen. Ja, aber da bin ich mir felsenfest davon überzeugt, dass beide nicht 90 Minuten gehen können. Ja, dann kannst du immer noch Özil einwechseln. Und Schweinsteiger hat heute auch nicht geglänzt. Ich finde, diese Geisteshaltung hatte ich 70 bis 80 Minuten Neuer mal ausgenommen, dass alle diese Panik oder diese Angst, die du Özil unterstellst, dieser Psychoblockade, dass die heute 80 Minuten lang fast bei allen über große Strecken vorhanden war. Wobei ich Schweinsteiger noch als guten Spieler heute abtun würde. Ja, aber trotzdem, ich habe so ein paar Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, oh Mann, spiel doch den Pass richtig oder nimm doch den Ball gescheit an. Und es war nicht schön anzuschauen. Er will dann auch immer was Besonderes draus machen, ne? Na, allerdings schießt er halt auch. Ja, da kommen wir ja noch zur allerbesten Szene überhaupt, wo im holländischen Fernsehen übrigens von einer Schwalbentrick geredet wurde und was das soll. Und wenn man eine Schwalbe macht, dann sollen wir noch mal bei Robben in die Lehre gehen. Aber was diese, was war denn da bei dem Freistoß? Das war, wenn man sich's mal danach anguckt, das war scheinbar eingeplant, dass der hinfällt. Der Müller. Oder, ja. Darüber ließe sich zumindest diskutieren. Hier im holländischen Fernsehen waren sie überzeugt davon in der Nachbesprechung, dass das so als super cooler Trick einstudiert war, weil die anderen gucken auch nicht doof, als er so sich fallen lässt. Und wenn du es dir mal in der Zeitlupe anguckst, die gucken so normalerweise, wenn es den auf die Fresse hauen würde, würde man ja runtergucken. Aber sie gucken so, als würden sie drauf warten, dass sie ihm dann den Pass nach vorne. Wenn es geklappt hätte, wäre das natürlich brillant gewesen. Es gab mal eine ähnliche eingestudierte Situation bei den Bayern. Und zwar sah es da so aus, da standen auch 4 Leute am Ball zum Freistoß und Arjen Robben hat sich auch erst dazugesellt und ist dann weggeschlendert. Nach dem Motto, naja gut, komm, macht was ihr wollt. 2 Spieler sind über den Ball rübergelaufen und dann hat Robben sich aktiviert quasi vom Wegschlendermodus zum Ball und hat das Ding reingemacht. Also da gibt's wahrscheinlich schon die ein oder andere bajuwarische kreative Freistoß-Idee. Ganz im Ernst, Philipp, wenn einer kommen würde, wenn der Trainer kommen würde, Philipp, du bist der Kasper, du legst dich beim Freistoß auf die Fresse, würdest du das machen? Ja, der Witz ist, der Trainer kam ja nicht mal. Ich frage mich nicht, ob der alte Pferdefreund da nicht selber gedacht hat, so, da mache ich jetzt, komm, wir machen was ganz Ausgetüfteltes. Also, ich finde sowieso, dass bei dieser WM, diese Freistoß-Actions wieder ein bisschen so, ich kenne das von ganz früher und da ist mir dieser alte Fatzke Ronaldo noch lieber, der einfach nach hinten anläuft und den Superman macht und dann das Ding verwandelt. Aber diese bescheuerten, das haben wir in der Grundschule immer gemacht. So, oh, und du hüpfst drüber und du hüpfst drüber und du schießt ihn. Lächerlich. Was für mich dagegen spricht, ist der Moment, als der Freistoß stattfindet, da stand es 0-0. Ja. Und ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass du da so eine Kasperei machst. Es war, glaube ich, die 70. oder 75. Minute, relativ am Ende der Partie und ich kann mir nicht vorstellen, dass du da so eine Kasperei machst, vor allem nicht Müller, weil Also das zu dem passt, also es passt eigentlich, also der einzige Spieler, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass sowas wirklich passiert, ist Özil. Özil. Ja, das ist der einzige, wo ich mir das direkt, oder Hövedes. Die beiden, Mustafi könnte ich mir auch noch vorstellen, aber bei Müller, ich meine. Aber ich glaube, Mustafi hätte sich einen Muskelbündelriss dabei zugezogen. Gott sei Dank. Ja. Nee. Ich gucke mir gerade das GIF von der Seite nochmal an. Der lässt sich fallen. Ihr müsst euch mal, ich habe hier ein GIF, da ist auch nichts, der stolpert auch nicht über seine eigenen Füße, sondern der geht in die Knie. Also ich glaube eher, der hat so beschleunigt auf einer Stelle, dass sich Rauch gebildet hat und er deswegen ausgerutscht ist. Ja, ja. Also es sieht ziemlich jämmerlich aus, wenn man sich von der Seite anguckt. Und es ist auch, also nee, das war ein schlecht gespieltes Hinfallen. Hat euch ein bisschen Miro gefehlt? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, also man hat ja Miro rumtouren sehen, ja. Mhm. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, das war dann aber in dem Moment, wo man es gefühlt hatte, langsam glauben sie wieder an sich. Und da habe ich gedacht, ich würde ihn jetzt nicht reinmachen. Weil jetzt sind die auf Sturm gebürstet und jetzt könnte es noch klappen. Und wer weiß, ob, ja, wen hättest du Müller rausnehmen? Na, ich weiß nicht. Özil, im Grunde immer Özil ja, rausnehmen. Ja, stimmt, egal. Und selbst wenn Neuer sich verletzt, ja. Özil raus. Ja, bevor wir gleich zu unseren Predictions zu Deutschland gegen Frankreich kommen, denn es ist jetzt 1:15 und ich merke schon, wie wir alle ein bisschen schwächer werden. Lasst uns mal schnell zu unseren Noten kommen oder brennt euch noch irgendwas auf der Seele? Mir brennt eine Sache auf der Seele. Ja. Habt ihr das Holland-Spiel gestern besprochen eigentlich? Nein, haben wir nicht. Warum? Da kommen wir ja nachher zwangsläufig dazu, wenn wir mal ins Viertelfinale blicken. Okay. Ja, genau. Das Einzige, was ich noch gerne anbringen möchte, ist die Geschichte mit Klose, die du angesprochen hast. Also wenn es nicht zum 1-0 gekommen wäre durch Schürrle, glaube ich, dass Klose definitiv reingekommen wäre. Ja, ja, klar, aber ja. Das lag ja in der Luft, das 1-0, da sind wir uns ja einig. Ja, ich doch. Weiß nicht. Also als dann die Verlängerung losging, da war ich mir jetzt noch nicht so sicher, ob es jetzt dann gleich das 1-0 gibt oder ja, wie Deutschland jetzt dieses Spiel angeht. Weil zum Ende der zweiten Halbzeit, da gebe ich dir recht, da war Deutschland dann drückend überlegen und hätte eigentlich schon vorher das 1-0 machen müssen. Aber so eine Verlängerung ist natürlich dann auch immer ja ein Ritt auf der Rasierklinge. Man hat aber gemerkt, wie die Algerier immer schwächer wurden, körperlich. Eben, ich habe auch das Gefühl gehabt, da hat sich eben die Spreu vom Weizen getrennt und da sind die Deutschen eben einfach auch fitter. Ja, und das wusste ja Löw. Und das hat man ja auch die letzten 10 Minuten schon gemerkt. Und wahrscheinlich hat er gedacht, zumal er hätte in der zweiten Hälfte der Verlängerung hätte er sicher Klose dann gebracht, um den Algeriern den Todesstoß zu versetzen. Nur mal wichtig ist, dass Klose sich wirklich direkt nach Anpfiff der Verlängerung fertig gemacht hat. Also Hansi Flick hat mit dem schon gesprochen draußen. Das wurde dann auch noch kurz erwähnt in der Übertragung. Also Klose stand eigentlich bereit, dann jetzt demnächst eingewechselt zu werden. Aber vielleicht war das ja schon die Finte. Vielleicht ist der Jogi Löw ja doch viel, viel schlauer, als wir denken. Vielleicht hat er zum Klose gesagt, sorry, du kommst heute nicht mehr rein, aber ich will, dass die Algerier sich ein bisschen in die Hose pissen. Mach dich mal warm. Kann man mit Sicherheit spekulieren, ja, aber dagegen spricht die Intelligenz von Jogi Löw, die er bei seinen Interviews abgibt. Ja. Kann gut sein, dass man da so ein kleines als Druckmittel ihn genommen hat vielleicht. Nee, ich glaube ja auch, er hätte ihn in der zweiten Hälfte der Verlängerung sowieso, wenn da bis dahin nicht eine Kiste gefallen wäre, hätte er ihn dann reingemacht. Wenn das so ist, dass Löw erkannt hat, die Algerier haben jetzt hier konditionelle Probleme, dann hätte so eine Klose-Einwechslung mehr als Sinn gemacht, weil du dann mehr Druck erzeugt hättest, mit Klose nochmal dein Kopfballspiel verstärkt hättest vorne und natürlich auch dieses Ball halten, Ball zurücklegen und so. Also so ein Klose macht schon sehr viel Sinn, wenn dein Gegner konditionell abbaut und du einfach jemanden brauchst, der auch mal ein Tor machen kann aus einer Situation, die jetzt nicht unbedingt im ersten Moment gefährlich erscheint. Ein klassischer Stürmer, das wäre dann Klose gewesen und das hätte Sinn gemacht aus meiner Sicht. Dann Müller vielleicht hätte er ja wirklich Özil rausgenommen, Müller dann wieder auf links gestellt oder auf rechts, je nachdem, und mit Schürrle dann über die jeweils andere Seite und in der Mitte dann mit Klose. Also für mich hätte das mehr als Sinn gemacht, das so zu versuchen. Oder, was ja auch zur Debatte stand, war ja Bastian Schweinsteiger, der ja schon in der zweiten Halbzeit Probleme hatte. Vielleicht hätte er deswegen auch noch ein bisschen abgewartet, der Bundesjogi. Aber bleibt bei euch am Ende nicht auch so ein bisschen das Geschmäckle, dass die ganze Welt wieder denkt, ey, Kacke, 90, 120 Minuten spielst du gegen die Deutschen und am Ende gewinnen sie selbstverständlich, egal wie. Ich schäme mich so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Pocho, hast du auch so ein kleines negatives Geschmäckle, ob dieser merkwürdigen Niederlage, ob dieses merkwürdigen Sieges? Nee, ganz ehrlich gesagt nicht, nee. Weil am Ende steht einfach das Ergebnis da und das ist dann das Viertelfinale und das ist das Wichtigste im Turnier. Und ja, ob man hätte deutlicher gewinnen können. Es ist einfach eine Weltmeisterschaft von Teams, die man so stark nicht erwartet. Und ich sag mal so, so schlecht hat Algerien seinen Job nicht gemacht. Im Gegenteil, sie haben ihn sehr gut gemacht. War ein Stolperstein, den Deutschland mit einem blauen Auge mit am Ende 2-1 dann mitnehmen kann. Aber es sollte einfach jetzt weitergehen und man muss sich auf jeden Fall steigern im Viertelfinale. Das ist das, was kommen muss. Kommen wir gleich zum Viertelfinale und gegen Frankreich. Ja? Nee, ich habe auch kein Geschmäckle, allein wegen der letzten 10 Minuten. Weil du sagst, die ganze Welt sagt wieder. Also nach der ersten Halbzeit, ich gucke mir ja wegen diesem komischen Freak der im Deutschen und weil ich es auf HD gucken will, schaue ich es mir im holländischen Fernsehen an und die Experten, die da in der Pause gesprochen haben, haben alle gesagt, dass sie glauben, dass die Deutschen das noch gewinnen und eben auch, weil sie fitter sind und weil sie auf längere Sicht einfach dann mehr Profis sind. Kannte man den Experten? Also ja, ich vergesse die Namen immer, aber der eine ist auf jeden Fall großer Deutschland-Befürworter und Fan. Kann eigentlich nur Erik Meyer sein. Nee. Es gibt sehr, sehr, sehr viele holländische eigentlich alle. Also Juri Mulder stand ja sogar aus Versehen mit einem Deutschland-Trikot bei irgendeiner Übertragung in der Pause da und hat deswegen auch so ein bisschen dumme Kommentare gekriegt, aber dann waren sie eigentlich alle einig, dass die Deutschen ja cool sind und die Zeiten sind zumindest von holländischer Seite vorbei, obwohl natürlich bei einem Spiel Holland-Deutschland man deutliche Worte hören würde. Ich muss auch sagen, dieser Holland-Deutschland-Beef, den gibt es irgendwie in meinem Umfeld oder meinem Wahrnehmensfeld nur noch von älteren Menschen, von Leuten, die das mit Reiter und Völler noch mitbekommen haben. Also ich persönlich muss sagen, ich freue mich sehr für die Holländer. Also ich hab ja gestern, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, mich so ein bisschen aufgeregt, weil bei mir gleich so in der Facebook-Wall so ein paar Kommentare, oh, die scheiß Holländer und bla bla bla. Und unter anderem übrigens Verwandte von ehemaligen Nationalspielern, die ich gut kenne. Und wo ich gedacht habe, was soll das? Also ich habe gegen Häme und den ganzen Scheiß habe ich nichts. Und wenn man gegen jemanden spielt, aber dass man so abhatet, wenn die Holländer mal so spielen wie die Deutschen, also in der 90. Minute scoren und noch eine Schwalbe dazu, als Zugabe geben. Aber eine zugegebene Schwalbe, nicht die letzte. Nein, und da muss ich gleich mal was richtigstellen. Hier von der Front, euer Außenreporter in Holland, falsch übersetzt. Er hat nicht gesagt, dass es eine Schwalbe war. Er hat gesagt, er ist bei beiden Malen, hat er eine deutliche Fallbewegung gemacht und beide Male hätte es einen Elfer geben müssen. Beim zweiten Mal gab es den Elfer. Soweit ich weiß, also so wurde es mir übermittelt, hat er gemeint, er hätte sich clever angestellt bei der Aktion. Natürlich. Aber clever anstellen ist, wenn du gefoult wirst. Es gibt Leute, die werden gefoult und die rennen dann weiter. Ja, aber es gibt halt nicht die Regel, wenn Leute, du zweimal ein bisschen gefoult wirst, gibt's einen Elfmeter. Du kannst aber auch richtig gefoult werden. Ja. Und dann kannst du trotzdem versuchen, trotzdem weiterzulaufen. Oder du kannst dich halt fallen lassen. Aber ich meine, das ist auch hier übrigens die Experten in Holland, dass das eine kleine Schwalbe war, da kann man drüber reden. Aber eigentlich, wenn man die Definition Schwalbe heranführt, ja, wenn ich da an den Torres gegen Chile, ich glaube bei der letzten WM war das, der einfach so neben einem herrennt und sich dann so ohne die geringste Körperberührung so voll fallen lässt, das ist für mich so eine richtige Schwalbe. Wenn man das, was dem Robben da passiert ist, da kann man sich drüber aufregen, aber es ist nicht so eine richtig reinrassige Schwalbe, sondern da war ja Kontakt. Aber ich merke schon, dass es ich wäre ja als für Deutscher. Mein Problem ist ganz einfach. Ja. Bei der Weltmeisterschaft werden Elfmeter gepfiffen, die aus meiner Sicht keine sind, und dann wiederum werden Elfmeter nicht gepfiffen, die ähnlich sind, ja, und was weiß ich, eine Stunde vorher gepfiffen wurden. Bestes Beispiel war eben Müller, der da leicht touchiert wird und eigentlich, das kann kein Elfmeter sein, kriegt aber den Elfmeter. Und ja. In der das zweiten Halbzeit war das, als die Portugiesen dann eine ähnliche Situation hatten und da wird eben dann kein Elfmeter gepfiffen. Und sowas stört mich und da plädiere ich für einen Videobeweis, weil das kannst du natürlich da hervorragend auflösen. Also vielleicht jetzt Ricky, nicht. Ricky, der Müller-Elfer und der Robben-Elfer, ist da der Müller ein mehr Elfmeter als der Robben? Oder? Pass auf, für mich, ich habe selber Fußball gespielt, nicht auf hohem Level oder sonst irgendwas, aber jeder kennt das. Du gehst in den wenn bei so einem Spielstand und wenn es da nur den Hauch einer Möglichkeit gibt, dass du da einen Elfmeter bekommst, das passiert ganz automatisch. Ich glaube nicht, dass der anläuft und sich denkt, so, also jetzt, da hole ich mal einen Elfer raus. Das passiert ganz automatisch. Und da muss man dann halt einfach auch sagen, muss sich vielleicht der Abwehrspieler ein bisschen anders verhalten? Eben. In so einer Situation. Ich meine, steht halt 1-1 zu dem Zeitpunkt. Vielleicht ein Ticken, ja, sich cleverer. Im Zweikampf genau cleverer anstellen. Vor allem, wenn man weiß, hey, da kommt jemand auf mich zu, der dafür bekannt ist, solche minimalen Chancen direkt anzunehmen und sich fallen zu lassen. Und dann muss man natürlich sagen, muss der Schiedsrichter cleverer sein, weil er gewusst hat, okay, in der ersten Halbzeit habe ich ihm den Elfmeter nicht gegeben. Deswegen war das so ein nachträgliches kleines Geschenk vielleicht auch. Das hat er mit Sicherheit im Hinterkopf gehabt, dass er in der ersten Halbzeit den klaren Elfer nicht gegeben hat. Und da hat Urs Meier was Cleveres gesagt. 1-1 ist nicht 0, sondern das ist 2. Sprich, wenn du zwei Fehler machst, wenn du zweimal was falsch entscheidest, dann ist danach nicht der Fehler von vorhin ausgebügelt, sondern du hast halt zwei Fehler gemacht. Ja. Und das hat der Schiedsrichter in diesem Spiel gemacht. Ich mache Robben keinen Vorwurf. Ist eine Situation, die passiert wahrscheinlich 20.000 Mal auf der Welt jedes Jahr bei irgendwelchen Fußballspielen. Jeder Spieler würde das so machen. Und ganz ehrlich, ich hätte als Deutscher, wenn es so eine Situation gegeben hätte, mich darüber überhaupt nicht aufgeregt. Und deswegen rege ich mich jetzt auch nicht darüber auf, dass es halt Robben gemacht hat. Aber gerade bei Arjen Robben, ich als Bayern-Fan, muss natürlich sagen, das ist immer noch eine speziellere Situation, weil der eben nicht nur leicht fällt, was so ist, sondern er hat auch diese unfassbar enge Ballbehandlung und er kommt mit dem Speed in den 16er reingelaufen. Das ist extrem schwer, aber auch noch wirklich souverän und clever in der Box, wie man es ja so schön sagt, zu handeln. Also das ist bei Arjen schon immer extrem schwer und dieses Randribbeln extrem schnell, um dann leicht gefault zu werden, um dann einen Elfmeter rauszuholen, das ist ja fast schon eine Masche von ihm. Und das ist schon. Ich glaube, Chris, ich glaube, ja, was viele wirklich, wo viele ein Problem mit haben, ist sein Gebären, wenn er dann fällt. Ja, ja, also ja, ja. Er hat dann so eine Theatralik noch drauf, ja, ja, und, ja, ja, und leidet ganz besonders und so. Das ist das, was mir dann auch sauer aufstößt. Ja, aber das hat der Müller ja, als der Pepe ihn da ins Gesicht gefasst hat, hat man ja gedacht, der Mike Tyson hat zugeschlagen. Da brauchen wir nicht drüber reden, das machen sie alle, aber das kotzt mich an, egal bei wem. Genau. Ich weiß, es sollte mal einen neuen FIFA-Erlass geben und dass man ab jetzt gelbe Karten für schon kleinere Schauspiele zeigt, damit das wird ja immer schlimmer, ja, und es ja geht einem so auf den Sack. Teilweise werden selbst ganz klare Schwalben nicht mehr mit Gelb geahndet. Wo der Schiedsrichter sagt, war nichts, weiterspielen. Also warum gibt's dann keine gelbe Karte? Ja. Aber ganz das bei Müller... War. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, da gibt es aber noch andere Kaliber, die sich da richtig wälzen und rollen. Ja, ja, klar. Ja, du findest immer noch einen oben drauf. Aber da sage ich auch wieder das, was ich bei Suarez gesagt habe. Diese Spieler, wie in Robben, haben auch einen Ticken, einen Vorbildcharakter. Und ich finde, in so einem Moment musst du anders agieren. Du musst dir einfach bewusst sein, dass du hier in dem Moment einer der absolut beachtetsten Fußballer der Welt bist, dafür auch einen Haufen Kohle kriegst und deswegen will ich von denen den Tick mehr Fairness, den ich vielleicht von so einem Vogel, der irgendwo in der dritten Liga für eine Mark 50 spielt, nicht erwarten kann. Also das ist für mich wirklich eine Sache einerseits von Fair Play, nicht, dass er die Situation nutzt und sich fallen lässt, aber wie er sich danach verhält, das ist für mich das Hauptproblem. Wie er sich danach verhält, das ist für mich nicht sportsman-like, wenn du dann da wirklich das noch so ausschmückst und so. Ist mir auch egal. Wir brauchen nicht über den Spieler an sich diskutieren. Das ist jetzt halt Robben, aber davon gibt's genügend andere. Philipp hat's angesprochen. Müller hat's ähnlich gemacht. Er ist jetzt vielleicht nicht so bekannt, sich ständig fallen zu lassen, aber ist mir auch schon in der Bundesliga aufgefallen, dass er im Kontakt gerne auch mal ein bisschen ausschmückt mit weit ausgebreiteten... Machen sie alle. Mit Sicherheit, aber es gibt zum Beispiel auch einen Giovane Elber, aber es der das nicht gemacht hat. Das sollte nicht dazu gehören. Leider gehört es dazu, aber es gehört dazu, leider. Ja. Ich sag's nochmal, es gab auch einen Giovane Elber, der hat darauf verzichtet. Ja. Es gibt immer mal wieder welche, die sind so torhungrig, die lassen sich durch nichts stoppen. Ja, aber genau das will man doch sehen. Ja, aber ja, jetzt absolut. Natürlich auch dieser schmale Grat. Wenn du, Philipp, von wem bist du Fan? Von welcher Mannschaft? Du meinst in der Bundesliga? Grundsätzlich. Grundsätzlich Deutschland und Holland. Okay, sagen wir mal Deutschland. Wenn der Müller gefoult wird im Strafraum und es eine Situation gegeben hätte, wo du denkst, Mensch, hättest du dich mal lieber fallen lassen, hättest du einen Elfmeter für gekriegt. Was würdest du da sagen? Darüber diskutiere ich. Das habe ich noch nie gedacht. Ich habe noch nie gedacht, hättest du dich mal besser fallen lassen. Weil ich finde, einen Foul, dafür muss man nicht hinfallen. Das kann der Schiedsrichter auch so sehen. Sprich, dieses Fallen lassen immer geht mir auf den Sack. Also von daher, ich habe noch wirklich ernst, Hand aufs Herz, ich habe noch nie in meinem Leben gedacht, Mensch, hätte sich mal fallen lassen. Genauso wie ich auch gar kein Freund bin dieser Notbremsen von Verteidigern. So, ja. Wer war, in welchem Spiel waren das nochmal? Ja, Holland hat irgend Mexikaner gestern, ich glaube von Persi war es, aber so richtig krass am Shirt gezogen, so richtig zu Fall gebracht. Sowas mag ich nicht. Aber wir diskutieren nicht darum, dass jemand die Chance nutzt, einen Elfmeter zu bekommen, sondern es geht mir wirklich nur darum, wie man sich danach verhält oder währenddessen oder wenn man dann gefoult wurde. Also es gibt die eine Möglichkeit, einfach laut zu schreien und dadurch zu signalisieren, ich wurde getroffen. Und es gibt halt die Variante, dass du dich da auf dem vor allem der Robben, der wird getroffen und springt dann da ab und macht da ein Zinnober und hat danach so wahnsinnige Schmerzen. Also das geht mir auf die Eier. Ja, gestern ist er ja recht schnell aufgestanden und weggelaufen. Wahrscheinlich gedrückt. Oder wollte wahrscheinlich einen Elfmeter schießen. Nein, das haben sie hier sehr lange analysiert. Und auch die Art, wie er den Ball zum Elfmeter abgegeben hat, wurde hier als heldenhaft bezeichnet. Er ist ja mal ein bisschen eigen, sage ich mal. Ich finde Robben so einen Unsympathen. Also ich finde, man freut sich natürlich über die Tore, die er schießt, aber es gab der Sohn von Johnny de Moll, der war hat eine Show gehabt bei der EM das letzte Mal. Und da ist er vorher die Spieler zum großen Teil besuchen gegangen. Ja. Und dann hat er Robben in Bayern besucht, vor der EM, was weiß ich, 2-3 Monate wahrscheinlich. Und dann hat er im Garten bei Robben, waren so Kindertore wahrscheinlich von seinen Kids. Und dann haben sie irgend so eine abgespeckte Fußballversion gespielt. Ja. Also irgendwie, man hat einen Schuss und der andere darf verteidigen, bla bla bla. Und da hat der Johnny de Moll gewonnen. Und recht glücklich. Aber der Robben hat dann wirklich bei dem letzten Schuss angefangen zu diskutieren. Nee, das war aber nicht okay und so. Und das war mir so unangenehm, dass mir wirklich so ein Fremdschämen habe ich selten gehabt, dass ich gedacht habe, boah, was ist das für eine arme Wurst? So ein kleines Spaßding, wo die hier so nebenbei, wer zuerst 5 Tore hat, spielen. Und der Johnny de Moll verwandelt es glücklich. Das sein Ego, es ist so fast schon Lance Armstrong-mäßig. Und es gibt auch, so oft er verwandelt, gibt's zu viele Situationen, auch für Bayern in der Champions League, wo er passen könnte und das Ding hundertprozentig drin wäre und er es einfach selber machen will. Und das ist mir immer sehr unsympathisch. Aber ich bin nicht so ein Experte wie ihr und ich fühle mich gerade schlecht, dass ich die ganze Zeit rede und ein wahrer Experte, nämlich der El Pocho, deswegen nicht zu Wort kommt. Und ich höre auch gerne zu. Okay. Er ist der Frauenanteil. Wobei man aber dazu sagen muss, dass genau diese Art von Spieler, die dann einfach so perfektionistisch agieren und mit sich selber nur dann zufrieden sind, wenn sie 110% abliefern, das sind die den Unterschied machen. Und das sind immer auch die am meisten gehasst werden. Das siehst du in jeder Sportart. Ja. Da kannst du bei Formel 1 anfangen. Ja, das ist Armstrong, Lance Schumacher. Schumacher, genau. Ja. Das sind diese, John Jones. Die sind mir unsympathisch, diese Top-Typen, die so übertrieben. Philipp, das ist Tom Jones? John Jones ist der beste Mixed Martial Artist, den einfach mal, ich als kompletter MMA-Schmachmann sage, es ist der beste, den es aktuell gibt. Und er ist so unsympathisch, weil er einfach ein verdammter, verbissener, akribischer Arbeiter ist. Und Philipp, wir beide, ist die sympathische Version des Könners. Entschuldigung. Das hat ja Ricky auch gerade richtig gesagt mit Schumacher. Und jetzt haben wir nun die Verbundenheit, Philipp, dass er in deiner Nationalmannschaft spielt und in meinem Lieblingsclub spielt, einräumen. Missen möchte man den Spieler als Skillspieler natürlich nicht, aber menschlich, selbstverständlich und von der Attitüde, die er auf dem Rasen ausstrahlt, da, du, selbst ich als Bayern-Fan sage natürlich, das ist nicht mehr grenzwertig, das ist schwierig, das noch zu verteidigen irgendwie in der Öffentlichkeit. Aber grundsätzlich bin ich froh, dass er bei meinem Club spielt. Ja. Ach, die gehören die Bayern. Mir gehören die Bayern, ja. Wieso fragst du das jetzt so despektierlich? Hat ich doch ein Apfel und ein Ei gekriegt. Von so einem Typen, von so einem schmierigen Typen im Knast abgekauft. Jetzt hör mal auf hier mit sowas, ja. Okay. Oh, das wäre mal eine Diskussion, die man mit dir als Bayern-Fan führen müsste, wie du den Hoeneß wahrscheinlich gut redest. So eine Diskussion habe ich mit einem, wo ich dachte, er wäre ein intelligenter Mensch, der aber auch Bayern-Fan ist. Der hat echt alle. Das eine schließt das andere ja schon völlig aus. Alle Stammtischparolen, so, ach komm, das sind doch Peanuts gewesen. Und der hat einfach nicht mehr durchgeblickt. Und der Maler hier um die Ecke, der unterschlägt ja auch Steuern. Und da macht niemand rum. Und alles abgefahren. Philipp, das sind dieselben, die bei Gutenberg gesagt hat: Mein Gott. Das ist doch nicht schlimm, wenn man da mal so ein bisschen schummelt. Du hast doch auch schon mal abgeschrieben bei einer Klassenarbeit. Genau. Dieselben Idioten sind das. Ich handhabe das relativ einfach mit Uli Hoeneß. Ich äußere mich dazu einfach gar nicht, weil ich einfach gar keine verbalen Pluspunkte für ihn habe. Ich kann ihn nicht verteidigen, weil es da wenig zu verteidigen gibt. Deswegen sage ich am besten gar nichts zu Uli Hoeneß. Wollen wir mal jetzt hast du ja schon genug gesagt. Das ist wahr. Wollen wir mal zu den Noten kommen? Ja, gerne. Und ich gebe selbstverständlich, Philipp, bevor ihr eure Noten kundtut, gebe ich die Note von Bild.de vor. Jetzt wirst du natürlich sagen, warum denn von Bild.de? Ganz einfach, die sind einfach die schnellsten. Die haben am schnellsten immer ihre wunderschöne Meinung niedergeschrieben im Internet und werde deswegen von Bild.de die Noten der einzelnen Spieler jetzt verkünden und habe somit eine relativ neutrale Meinung. Und fangen wir natürlich mit Manu Neuer an. Der hier, Bildnote 1 mit Sternchen, das habe ich zum ersten Mal, seitdem wir das 4X Forever WM-Ding machen, gelesen. Der beste Libero, der beste Außenverteidiger und der beste Innenverteidiger Deutschlands, Manu Neuer, Bildnote 1 mit Sternchen. Philipp, deine Note? Dem kann ich mich anschließen, ob ich mir jetzt noch ein Sternchen geben würde oder eine 1 bis 2er war auf jeden Fall, hat er uns den Arsch gerettet, da muss man nicht drüber diskutieren. Potschow, Ricky, wie ihr wollt. Also ich glaube einfach, ich gebe ihm jetzt keine 1 mit Sternchen, ich gebe ihm sogar nur eine 2 plus, weil dafür war einfach zu wenig, was er da drauf in 1 zu 1 Situationen und so weiter hat er natürlich überragend sich gemacht, ganz klar. Aber das ist jetzt nicht das, was man von einem Torwart alles sehen will und dafür war der Gegner auch zu ungefährlich an vielen Stellen, dass er dafür eine 1 mit Sternchen verdient hätte. Also das ist wieder dieses typische, nur weil einer raussticht, wird er jetzt als goldener Held gefeiert und wenn er dann mal wieder so einen Abwurffehler macht, ist er auf einmal wieder der Slapstick-Comedian. Das kann ich nicht immer ganz ernst nehmen. Also Manu Neuer hat aus meiner Sicht jetzt keine unhaltbaren Bälle gehalten, aber nichtsdestotrotz hat er in vielen Situationen richtig reagiert und alle Situationen, wo er sich dafür entschlossen hat, jetzt rauszugehen, hat er dann auch positiv abgeschlossen. Deswegen kann man natürlich jetzt hier nicht sagen, ja, da ziehe ich eine Note ab, was ich vorhin mal angesprochen habe, weil er in manchen Situationen rauskommt, ohne dass eigentlich eine direkte Gefahr besteht für sein Tor. Dennoch, ich gebe eine 1,5. Eine 1 finde ich auch übertrieben. Da hätte er mit Sicherheit den ein oder anderen Unhaltbaren noch halten müssen. 1,5. Skodran Mustafi, die Bild ist natürlich populistisch. At its best. Bildnote 6. Oh. Pocho, deine? Sag mal an. Nee, also eine 6 kann man, also da, das ist wirklich Populismus pur. Also das ist ja totaler, das ist ja Humbug. Also da muss ich echt mal ein altdeutsches Wort mal bringen. Das ist ja nicht nur Schwachsinn, das ist ja sogar Humbug. Also dem eine 6 zu geben, dann hätte er ja Arbeitsverweigerung darstellen müssen. Da ich gebe ihm, ja, sagen wir mal, mit viel Wohlwollen eine 4,5. Philipp? Ich hätte ihm eine 4 gegeben. 4,5 finde ich auch. Er wirkte okay, aber eigentlich schon ein bisschen überfordert auf seiner Position. Das wirkten es aber alle. Ich finde, es war ein Fluch. Es war ein Fluch auf der deutschen Mannschaft heute. Ricky? Ich gebe ihm eine 4,5. Er hat aus meiner Sicht eine tolle Chance gehabt, diesen Kopfball. Da hat er ein bisschen Pech gehabt, dass Mboli oder wie der Vogel heißt, so gut gehalten hat. Natürlich hat er wieder seine ja, Probleme gehabt, gerade zu Beginn der ersten Halbzeit, aber was Philipp schon gesagt hat, die ganze Mannschaft war verunsichert und das kann natürlich so ein junger Spieler, der auch noch mit dieser Aktion da im Rücken auflaufen muss aus dem Ghana-Spiel, nicht besonders gut tun. Aber ich fand, er hat sich dann insgesamt verdient, da diese Position in der Mannschaft einnehmen zu dürfen und das war jetzt keine tolle Leistung, aber eine 4,5 reicht. Also eine 6 ist genauso bescheuert wie eine 1 mit Sternchen. So sieht's nämlich aus. Dann aber Per Mertesacker wirkte für mich ein bisschen holprig. Dann und wann hat Bildnote 4 bekommen. Ricky, deine Meinung? Ich gebe ihm eine 4,5, weil er gerade für dieses Konterspiel mir dann und wann zu statisch war. Also natürlich kann Per Mertesacker 1:1 ganz okay verteidigen und hat auch einen guten Kopfball, aber ist relativ schnell zu überwinden. Also du musst den einfach nur den Ball an ihm vorbeilegen und dann mit Fullspeed durchlaufen und dann hat er eigentlich schon wieder gar keine Chance, außer vielleicht zu faulen oder so. Sprich, in dem Spiel hat mir sein Stellungsspiel dann und wann nicht so gut gefallen. Und er war halt einfach nicht der, ja, der Ruhepol, den ich mir eigentlich erhofft hätte. Der Leuchtturm, ja. Lass mich die Floskel nochmal raushauen. Ja, Leuchtturm ist ja nochmal für mich eigentlich eine andere Bezeichnung. Ich will, dass da hinten einer drinne steht, der in solchen Situationen, wie gerade in den ersten 20 Minuten, mir das Gefühl gibt, er hätte hier hinten alles unter Kontrolle. Und das war nicht so. Deswegen gebe ich ihm eine 4,5, weil er aus meiner Sicht in dieser Partie der Abwehrchef war. Und da war er zu schwach. Pocho? Ja, also mehr als eine 4,5 ist einfach nicht drin. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Weil es fehlte an manchen Stellen einfach die Sicherheit, die er oft sonst ausstrahlt. Er war auch von der Körpersprache nicht so präsent, wie er das oft ist. Also er wirkte an manchen Stellen sogar konditionell als einer der Schwächsten, so von der Optik her. Ich kann das natürlich nicht, ich habe jetzt nicht neben ihm gestanden und ihm beim Schnaufen zugehört, aber ich glaube, dass er sicherlich bessere Spiele bringen kann. Er kann nur eine 4,5 bekommen, allerdings ist er wichtig für das deutsche Spiel und sollte natürlich weiterhin da spielen. Philipp, wie findest du grundsätzlich Per Mertesacker? Ach, ich hätte ihm heute eine 5 gegeben, er kriegt aber eine halbe Note Verbesserung, weil er einen ZDF-Reporter angeschnauzt hat. Nein, was hat er gesagt? Er hat gesagt, hey, sollen wir wieder schön spielen und rausfliegen. Und da habe ich kurz dann gedacht, nee, ihr sollt einfach nur nicht scheiße spielen. Aber ich hab's nur gelesen als Headline, dass er wohl den angeschnauzt hat. Und das finde ich, das muss öfter mal passieren. Zu der Aussage muss man ganz kurz sagen, sie sind ja nie dann rausgeflogen, wenn sie schön gespielt haben, sondern gegen Spanien haben sie ja meistens scheiße gespielt und sind deswegen rausgeflogen. Eben. Wenn sie schön gespielt haben, zum Beispiel gegen Argentinien, haben sie 4:1 gewonnen. So, Mertesacker kriegt von mir eine 5, wegen Dummheit. So. Krieg ich nochmal hinten einen rausgewischt. Jerome Boateng bekommt eine Bildnote 5 mit der Begründung, haltet euch bitte fest, ich weiß nicht, ob das bei euch auch irgendwie ein profunder Fakt ist, dass ihr... Die Hautfarbe. Also bitte, Philipp, jetzt hör mal auf, ja. Nur weil obwohl, du Oliver Bierhoff hat heute Schwarzafrikaner gesagt. Da war ich auch ein bisschen erschrocken. Das ist ja fast wie die N-Bombe, hör mal. Mein Schwiegervater sagt immer schwarzbunter. Ja, okay, ein sympathisches Völkchen da in Hannover, merke ich schon. In Hannover muss man ja aufpassen. Ne? Da ist man selbst als Politiker nicht sicher vor den Jungs. Ja, aber man hat immer ein gutes... Hochdeutsch. Du hast immer eine gute Verbindung zum Rotlichtmilieu. Es heißt es jedenfalls. Wegen den Hells Angels oder was? Nö, es gibt da ja so eine Frau und so einen Mann. Und dieser eine Mann, der war mal in einem hohen Amt in Deutschland und diese Frau, die er damals hatte, die soll ja angeblich eine Vorgeschichte als, ich will nicht sagen Nutte, aber... Kommen wir zu Jerome Boateng. Er hat eine Bildnote 5 bekommen mit der Begründung, dass er in der ersten Halbzeit nur 4,5 Kilometer gelaufen ist. Pocho, deine Meinung? Ja, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jeder ein Tacho an die Wade bekommt, dann ist das natürlich ein profunder Grund, da eine Note zu geben. Ich gebe ihm eine 4. Ich habe auch an manchen Stellen wirklich ein schlechtes Gefühl gehabt, aber es waren auch wirklich ein paar Aktionen dabei, mit denen man leben konnte und die er wirklich gut gelöst hat, da kurz vor Schluss auch nochmal da fair zu klären. Also ich gebe ihm einfach eine 4 wegen einer ausreichenden, aber nicht sehr herausstechenden Leistung. Philipp? 4. Ja, ich schließe mich der 4 an. Im Endeffekt das, was Pocho gesagt hat. Und vor allem hat Boateng ganz oft diesen letzten entscheidenden Zweikampf gewonnen. also kurz bevor es dann wirklich brenzlig geworden wäre, hat er dann nochmal den Zweikampf gewonnen. Man muss aber dazu sagen, dass er überhaupt erst in die Situation gekommen ist, diesen Zweikampf gewinnen zu müssen. Das hat er oft seinem auch schlechten Stellungsspiel in diesem Spiel jedenfalls zu verdanken gehabt. Also ähnlich wie Mertesacker, aber immerhin hat er dann die entscheidenden Zweikämpfe für sich entschieden, deswegen eine 4. Benny Hövedes, ich zitiere die Bild, nein, nein, nein, er ist kein Linksverteidiger, Fegoli spielte ihn schwindelig, Bildnote 6, Rums, sag ich mal, Ricky. Da merkt man natürlich, das sind Fachjournalisten bei der Bild, da sitzt jede Aussage. Ich gebe ihm eine 4, denn nach vorne, ja, kann man mit Sicherheit mehr zeigen. Und ja, es ist für mich wieder hier kein gravierender Fehler dabei gewesen. Also ich bin nicht zufrieden mit seiner Offensivleistung, aber ich glaube, Jogi Löw möchte gar nicht so sehr, dass die Jungs da nach vorne gehen wie die Wahnsinnigen. Ich glaube, man muss hier wirklich mal einfach die Defensivleistung bewerten und die war keine 5. Ja, also die war auch keine 3. Ich finde, man muss einen Außenverteidiger heutzutage als Komplettpaket bewerten und da kam wirklich nach vorne überhaupt gar nichts. Das, pass auf, wenn er als Außenverteidiger eingesetzt wird, zum Beispiel wie Philipp Lahm auf rechts, ja, das ist ein klassischer Außenverteidiger, aber ich glaube, dass Jogi Löw mit einer anderen taktischen Ausrichtung hier spielt. Ich glaube, dass er nicht von seinen Verteidigern Hövedes oder Boateng, wenn der auf rechts spielt, oder in dem Fall Mustafi, von Mustafi vielleicht noch eher, aber bei Boateng und bei Hövedes habe ich das Gefühl, dass Jogi Löw möchte, dass die sich bis zur Mittellinie mit in den Angriff einschalten und dann ist Feierabend. Der möchte da nicht, dass einer bis zur Grundlinie mit runter marschiert. Wenn das also die taktische Ausrichtung ist, die ich jedenfalls so erkenne, dann muss ich das bewerten, was die Spieler dann machen. Also und da muss ich sagen, Hövedes macht seinen Job nicht ganz so gut, aber halt auch keine 5. Deswegen gebe ich ihm eine 4. Philipp, bevor du wegnickst. Allein für diesen Doppelpatzer in der ersten Hälfte kriegt er von mir eine 5. Gott, weil welcher Patzer? Weil da muss ich nochmal nachfragen. So Slapstick war. Ich weiß gar nicht mehr, was er ist so ausgerutscht was, weil ich habe wirklich nichts mehr auf dem Schirm, was jetzt gravierend schief lief bei Höhe. Na, es war nichts, was uns den Arsch gekostet hat, aber ist er nicht erst über den Ball gelaufen, hat nicht mehr gesehen, wo er war und hat dann so eine Pirouette gemacht. Ja, das war eine Angriffsbewegung einmal. Und danach hat er versucht, den Ball irgendwie aus dem Aus zu kicken oder sowas und ist auf den Arsch gefallen. Irgendwas war da, wo er, glaube ich, selber so bis leicht rot geworden ist danach, okay, als man ihn so eingefangen hat. Aber ich erinnere mich nur so dunkel. Pocho? Ich kann mich nur Ricky anschließen, also auch mit der gleichen Begründung auch auf einer 4. Kommen wir zu Philipp Lahm. Jetzt wird's ein bisschen heftig, notentechnisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich ihm wie die Bild eine 5 gegeben hätte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen ist Philipp Lahm symptomatisch für die komplette Weltmeisterschaft der Deutschen. So richtig zünden tut die Mannschaft nicht, auch Philipp Lahm nicht, Bildnote 5. Hier steht, als er dann auf die Mustafi-Position gewechselt hat, wurde er stabiler. Pocho, was ist deine Meinung? Also eine 5 halte ich hier auch wieder total für übertrieben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Für mich kriegt er eine 4, weil er ausreichend, besonders in der wenn man es zusammen addiert, halt die Leistung von ihm im defensiven Mittelfeld, also auch auf der Rechtsverteidigerposition. Es war natürlich nichts Aufregendes, aber es war auch nichts aufregend Negatives dabei. Darum von mir eine 4. Ricky? 5 ist völlig bescheuert. Also 3,5 gebe ich Philipp Lahm, denn nach den 20 Minuten ging es von Lahm aus, der das Spiel beruhigt hat und sichere Bälle gespielt hat. Das war ein ganz wichtiger Mann in der ersten Halbzeit. Der hat keine grandiosen Sachen gemacht, aber der hat dann einfach ein bisschen Stabilität und Ruhe in die ganze Sache gebracht. Auch als dann so ein Rechtsverteidiger wie Mustafi ausgefallen ist, hat er danach, fand ich, eine tolle Leistung gezeigt und hat diverse Chancen mit herausgespielt, hat sich immer noch in die Offensive mit einschalten können, viel gelaufen. Also auf Philipp Lahm möchte ich ganz ehrlich in diesem Spiel nicht verzichtet haben. Also das ist für mich jetzt auch wieder keine herausragende Leistung, aber eine 5 ist für mich wirklich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich gebe ihm eine 3,5. Philipp? Ich schließe mich Ricky an. Ich glaube, bevor Philipp gleich völlig wegratzt, lass uns mal hier die letzten Spiele noch mal ein bisschen durchorgeln, denn Philipp ist sich selbst nicht mehr ganz sicher, wie viele Kinder er noch mal genau hatte. Deswegen Bastian Schweinsteiger, Bildnote 4. Es gab wenig Impulse, schreibt die Bild. Und ich finde, so kann man es auch stehen lassen. Ich fand ihn nicht scheiße, aber ich fand ihn auch nicht überragend. Ricky? Ich gebe ihm eine 3,5. Ich fand schon, dass er wieder Akzente setzen konnte, gerade mit seinen Schüssen aus der Ferne. Mhm. Hat er zwei, dreimal was versucht. Immerhin, das haben wir das letzte Mal bemängelt, dass man aus der Ferne nicht versucht, Chancen zu kreieren. Und insgesamt fühle ich mich einfach, oder finde ich, verkörpert Philipp Bastian Schweinsteiger so eine gewisse Sicherheit auf dem Platz. Und ja, ich fand eine 3,5 ist okay. Er hatte auch in der zweiten Halbzeit dann nochmal eine Chance und so. Also ja, 3,5. Philipp, du warst nicht so mit ihm zufrieden, ne? Nee, aber ich meine, man kann ja in zwei Sachen sehen. Man kann gucken, wie er Akzente setzt und die Moral versucht hochzuhalten und für die Mannschaft wichtig ist. Aber wenn ich dann so, es waren einfach so ein paar Patzer dabei, die haben uns jetzt zum Glück nicht wehgetan, aber ich habe mich zweimal aufgeregt, wo er einfach simpel einen Ball nicht richtig angenommen hat und der dann einfach zu weit von ihm weggesprungen ist und sich so ein Algerier den gepackt hat. Und deswegen gebe ich ihm eine 4,5 mit Sternchen. Ich gebe ihm eine 3,5, einfach weil er einfach unfassbar kämpferische Leistung irgendwie so rübergebracht hat. Auch aus dem Grund, weil er da eben ein Symbol für die Mannschaft war, dass da mehr kommen muss, dass der mehr Kampf kommen muss. Und das hat er auch wirklich, er hat ja bis zum Ende auf die Zähne gebissen, bis es nicht mehr ging. Also ganz so schlecht sehe ich ihn da nicht, da eine 3,5. Mesut Özil, Bildnote 5. Ich würde ihm fast eine 5,5 geben, persönlich. Ich fand den Typen einfach zu, ich hätte fast gesagt verspielt, aber dazu hätte er irgendwie richtig in Spiellaune kommen sollen. Jedes Mal, wenn er halbwegs eine Offensivaktion eingeleitet hat, hat er sie irgendwie vertändelt. Ich bin absolut nicht mehr zufrieden mit Mesut Özil, haben wir ja heute schon in diesem Podcast ausgiebig drüber geredet. Bildnote 5, Philipp? Ja, Entschuldigung. Was würdest du Mesut Özil geben? Das ist nochmal ein bisschen Zug raus, das wird mir ganz hippelig, wenn du da die ganze Zeit so... Ja, der Philipp, der pennt gleich weg. Fünf bis sechs, das sehe ich ganz genau. Ich würde schon ganz gerne diese Sendung mit einem wachen Philipp beenden, Ricky. Ja, aber jetzt macht ich bin noch wach. So einen Wirbel hier, das ist ja fürchterlich. Ich mache das, was Mesut Özil vermissen lässt. Ja, genau. Druck. Druck und ein bisschen Wirbeln. Ricky, Mesut. Ja, jetzt werden viele aufschreien. Ich gebe ihm eine 4. Was? Ja. Also das erst der Rant am Anfang, ja, und jetzt verstehe ich auch erkläre, nicht. Ich erkläre, warum ich ihm die 4 gebe, weil er ein Tor gemacht hat. Und das ist der Hoffnungsschimmer, den ich habe. Das ist wirklich das Letzte, an das ich mich jetzt kralle. Dass Mesut Özil endlich jetzt so ein bisschen befreiter ist, weil er sein scheiß Tor gemacht hat. Und im nächsten Spiel, wo es drauf ankommt, ja, so einen Spieler zu haben, der dann auch den Schuss Kreativität mit ins Spiel bringt, dass jetzt endlich der Knoten platzt. Das ist aber wirklich... Ja, aber du machst eine Zukunftsvoraussage, wir beurteilen doch dieses Spiel. Richtig, aber er hat sein Tor gemacht, das muss ich mit... Den hätte aber, Zitat Ricky, auch jeder blinde, einäugige... Ja. Ist absolut richtig, aber es war halt in dem Moment Mesut Özil da und kein blinder Einäugiger, obwohl sich das fast eigentlich bedingt. Nee, aber... Normal, wenn er das Tor nicht gemacht hätte, schließe ich mich an, gebe ich dem eine 5. Aber ich muss dieses Tor einfach anrechnen und dann gebe ich ihm eine 4. Ich dachte, jetzt kommt... Im letzten, im Ghana-Spiel ja auch gemacht, als Dingsbums getroffen hat. Götze. Der ja auch schlecht gespielt hat gegen Ghana, aber war doch gegen Ghana, als er das Tor gemacht hat, das 1-0, oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Der war's, hm? Ja, und dann habe ich auch gesagt, okay, der hat scheiße gespielt, aber das Tor muss ich einfach mit einbeziehen, deswegen eine 4. Ich dachte, du kommst mit dem Argument, dass Mesut Özil heute zum Einschlafen diesen Podcast hört und du ihm nicht irgendwie in so eine Krise reden willst. Weiß er gar nicht, über iTunes bedient. Okay. Aber dafür seine Mandy, die weiß doch, die ist doch so hip, die weiß, wie man das bedient. Pocho, deine Mesut Özil Official Note. Die Official Note ist ein bisschen, die muss man irgendwie ein bisschen vergleichen mit der Notengebung in der Oberstufe. Da kriegt man ja auch immer so halbe Noten. Und da kriegt man ja für eine 1 plus 15 Punkte, für eine 1 14, für eine 1 minus 13 Punkte und so weiter runter. Und der kriegt von mir einen Punkt, weil der kriegt eine 5 minus. Und das ist genau die gleiche Begründung, die Ricky eben zur 4 geführt hat, bringt sie bei mir zur 5-. Er hat ein Tor gemacht, das ist was Zählbares, das muss man einfach in die Note mit einbringen. Aber dieser Spieler ist für mich ein Fremdkörper in der Mannschaft. Ja, es ist einfach so, es funktioniert nichts. Er sollte eine Anspielstation sein für die Zwischenstation im Angriff nach vorne. Und er ist einfach nur ein Stoppschild. Er ist ein Hügel in der Mannschaft, aber kein guter, sondern ein schlechter. Ganz kurz, er hat sogar ein extrem wichtiges Tor gemacht. Denn sonst würden wir uns jetzt über ein Elfmeterschießen unterhalten. Ja, das ist ja hätte, wenn und aber. Ja, ja, aber das muss man schon mit einbeziehen. Hätte Özil nicht getroffen, hätten wir ein Elfmeterschießen bekommen. Ja, gut. Dann hätte es aber auch danach gegebenenfalls zu anderen Aktionen führen können, als dass es dann den Konter nach vorne geht. Ich zähle nur die Fakten. Ach so. Ja, 2-1. Wenn ich das Özil-Tor wegrechne, steht's 1-1. Ja. Ob da Ricky has spoken. Toni Kroos, Bildnote 5. Ich muss mich da so ein bisschen anschließen. Er hat meiner Meinung nach zu oft nach rechts und links gespielt. Er hätte auch mal irgendwie so einen Steinpass in die Spitze spielen müssen. Oder einfach mal selbst mal einen Spieler aussteigen lassen. Ich meine, es war Algerien der Gegner. Und Toni Kroos, wenn wir jetzt wirklich davon sprechen, dass er zu Real Madrid wechselt, ist er einer der besten Mittelfeldspieler, die es gibt auf diesem Planeten. Und da kam absolut zu wenig Selbstbewusstsein. Philipp, ich hole dich aus deinem Tiefschlaf. Toni Kroos, deine Note? 5. Finde ich eine sehr schöne Note, wie der Philipp das gerade gesagt hat. Pocho? Ich gebe ihm auch eine 5, weil er sehr oft etwas unglücklich wirkte. Er wirkte so, als ob er nicht so wirklich Lust hat auf das Spiel heute. Und er wirkte oft ein bisschen verzweifelt, besonders bei seinem Fernschuss, der dann so knapp vorbeiging. Da wirkte er schon etwas verzweifelt. Und das ist etwas, was ich in einem Achtelfinale gegen Algerien so gar nicht verstehen kann. Ricky, deine provokante Note? Ich gebe ihm eine 4. Grund, die Ecken waren ganz okay, hat gute Ecken geschossen. Und auch hier kann ich nur sagen, kein gravierender Fehler. Ja. Ähnlich scheiße wie viele andere, aber halt eben ohne jetzt diesen extremen Patzer. Deswegen eine 4. Der Lieblingsspieler von Philipp kommt jetzt. Mario Götze, Bildnote 5. Ich glaube, der hat sich einfach nur in die komplette Lethargie der Mannschaft mit eingereiht. Philipp, ich denke mal, eine 5, damit gehst du klar, oder? Aber hallo. Und ich mag ja, ich möchte mal was ganz besonders Fußballexpertiges sagen. Ich finde, Mario Götze sieht einfach scheiße aus. Der sieht aus wie ein Zehnjähriger, der mir Hormone gegeben hat. Diese Babyfresse, da möchte ich einfach den ganzen Tag reinhauen. Hat nichts mit seinem Fußballspiel zu tun, ist vielleicht sogar ein total netter Typ, ist total oberflächlich, was ich sag, wollte es aber unbedingt mal gesagt haben. Da kann ich aber mich nur anschließen, was die holländische Nationalmannschaft angeht, da muss man sich ja auch fragen, ob die alle dieselbe Mutter haben. Also das sieht ja aus, also wie Kraut und Rüben da, was da auf dem Platz steht. Nigel de Jong und Wesley Sneijder, die sind echt, die sind Zwillingsbrüder. Die wurden aber auch nicht in Holland gezeugt, glaube ich. Was? Wesley Sneijder natürlich. Ja, sehr schon. Aber Nigel de Jong ist doch, was ist das, Finanzmann? Also wo sind seine Holländer? Wahnsinn? So wie ganz viele Holländer von den ehemaligen Kolonien. Ich glaube, er ist entweder Antillianer oder Surinamer. Den finde ich aber schon ein bisschen geil. Also wobei ich natürlich, obwohl Nigel de Jong so als, das wäre der Fistkönig in meiner Trippelrunde. Nee, er ist, wenn er der Kung-Fu-König, wenn du dich an das Portugal-Spiel damals erinnerst. Ja, aber hier geht's ja um sexuelle Vorlieben. Also war's wenn ich mir vorstelle, dass ich in Guti ist, das ist auf jeden Fall einer, der würde das Arschloch hinhalten. Also Guti würde ich praktisch von hinten und, aber ich glaube, dass so ein Fernando Torres... Hey, da hast du was mit mir gemeinsam. Dem Fernando Torres, ja, inzwischen nicht mehr, weil sie zu oft gewonnen haben. Aber als der Fernando Torres, als ich den zum ersten Mal habe spielen sehen, ja, bei der EM, da habe ich so eine kleine homoerotische, da habe ich gedacht, würdest du den küssen, wenn der in dich verliebt wäre? Ja, natürlich. Alter, wenn Fernando Torres, den würde ich sofort küssen. Aber ich fand, damals hatte er noch so die kurzen Haare, die ich weiß nicht, er hatte irgendwas, Der hat auch was, der hat so einen Blick, wenn der manchmal guckt so. Ja. Und der Ramos, das ist halt so jemand, ich glaube, also mit dem würde ich einfach mal gern so. Den würde ich einblasen. Nee, ich glaube, dass Nigel de Jong, nee, der hat so ein Riesending. Nee, Nigel de Jong muss fisten und was Ramos. Was ist das wieder für eine Klischee-Reiterei? Wieso? Dass der Nigel de Jong ein Riesending hat. Reiterei vor allen Dingen. Ja, ich meine, das ist halt häufiger so, oder? Also ich kenne jetzt persönlich nicht so viele. Ich kenne welche, die nicht so krass bestückt sind. Echt? Ich kenne. Aber hallo. Ich habe da 4 oder 5 Schwarze nackig gesehen und die hatten alle einen sehr großen Schwanz. Ja, aber YouPorn zählt nicht, du Witzbold. Nein, ich muss auch sagen, dass ich mal nackt in so einem, als wir eine Mountainbike-Tour gemacht haben, wir in so einem Fluss uns abgekühlt haben und ich richtig mich totgelacht habe, was für einen geradezu grotesk langen Pimmel ein schwarzer Freund von mir hatte, dass ich da einfach, also es war natürlich ein verzweifeltes Lachen der neidischen Bewunderung, aber ich möchte mal kurz darauf hinweisen, dass der Ricky dieses Gespräch so hat abgleiten lassen und nicht ich. Moment mal, also meine Vorlieben für Fernando Torres und Co. sind in diesem Die sind Podcast, völlig bekannt. Ja, also okay. Das möchte ich. Aber ich finde es total krass, T-Shirts mittlerweile dass von, also auch von Torres, ich habe wirklich schon. Ich fand auch Jogi Löw nass ziemlich geil. Jogi Löw, ganz ehrlich, Jogi Löw, also damals mit dem Schnauzer ging gar nicht. Nee, aber jetzt. Das Schlimme ist, dass wir irgendwie kommunizieren müssten, bevor es losgeht. Und dieser Stuttgarter Akzent, der wird bei mir echt, selbst wenn er bläst wie ein junger Gott, da wird nichts gehen. Mal eine Frage, ganz, die beschäftigt mich jetzt gerade wirklich. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn ein Mann und eine Frau sich irgendwo kennenlernen und vögeln, die Sache ist ja klar, wie das abläuft. Aber ich weiß nicht, Philipp, ich glaube, du kennst ja doch ein paar Schwule. Wie ist das bei Schwule? Wie? Nee, weil ich weiß, dass du bei einer Schwulenhochzeit warst. Deswegen frage ich dich jetzt ganz, also was mich wirklich interessiert, wie machen Schwule das miteinander aus, wer sozusagen gibt? Also weil bei Mann und Frau ist es ja klar, aber reden die dann vorher so, ja, also heute halte ich mal hin oder, weißt du, das stelle ich mir so komisch vor. Es gibt verschiedene Sachen gegeben. Ich als, ich bin nicht nur Fußballexperte, sondern auch da habe ich praktisch eine Dr. Sommer Ausbildung hinter mich gebracht und bin der absolute Fachmann. Folgendes. Es gibt Zeichen erstmal, also wenn du auf großen Partys bist oder so, da gibt es verschiedene Hosentaschen, wo man sich so ein Tuch hinten reinsteckt und das zeigt dann eben passiv oder aktiv oder anal oder nicht anal oder was auch immer. Das gibt's einerseits und andererseits ist es sehr oft recht deutlich. Mann, also, Frau, ich habe bei der schwulen Hochzeit, da war übrigens auch einer dabei, da war ich den ganzen Abend, ich habe auch meiner Frau gesagt, Mensch, also der, bisschen verliebt bin ich ja, aber da war einer, ja, da bin ich, der Witz ist, ich habe natürlich meinen Anzug gehabt und ich habe in der Location, wo die große Party war, ja, habe ich nicht genächtigt. Die ganzen Schwulen haben aber in der Location, wo die Party war, genächtigt. Und da war ein Typ, der hat echt alle halbe Stunde hat der was anderes angehabt. Der ist immer wieder aufs Zimmer gerannt und hat sich umgezogen. Und ich wollte unbedingt mit dem ins Gespräch kommen, weil das war der, den ich so ein bisschen, ne, wisst schon. Und dann habe ich ihm gesagt, Jesus, this is like the sixth dress you're wearing. Und er so, hey, come on. If you haven't changed your clothes at least 4 times, it's not a good party. Ja, und wenn man so spricht, dann kannst du davon ausgehen, dass die Sonne scheint. Das stimmt, ja, okay. Also das aber ist wirklich was, das muss das umtreiben. Aber übrigens, schon, Ricky, ja. Es ist ein total überholtes Klischee, dass Homosexuelle alle Analverkehr haben. Homosexuelle haben prozentual nicht mehr Analverkehr als Heterosexuelle. Da wird auch einfach mal Hand angelegt, geleckt. Ja, logisch, aber ich meine, dennoch gibt es ja diese Situation. Ich meine, es ist halt auch nicht so einfach, mal kurz den Arsch hinzuhalten, weil du musst ja schon sauber machen vorher. Als ich in Florida war, ja, habe ich da auch nur mit Schwulen Kontakt gehabt. Man könnte jetzt denken, was bin ich für ein komischer Typ, aber aber da weiß ich, dass einer, der den Freund, bei dem wir öfter waren, dass der so einen anderen Freund hatte, der, und jetzt halt euch fest, Moslem war, und er hat gesagt, dass der andere Typ, der irgendwie sich leider nicht in den Arsch ficken lässt, weil er eben Moslem ist. Dann habe ich gedacht, aber Schwänze lutschen darf man das im Koran oder wie? Aber es war, da war dann für den die Grenze. Und es gibt auch Leute, die für alle beides offen sind, die ihn mal gerne wegstecken und auch mal reinholen. Der El Poche denkt so, where the fuck bin ich hier gelandet. Ja, aber wie gesagt, aber ist homoerotisch, aber ich kann es mir halt anhören. Ich höre ja auch sonst Romy an um die Uhrzeit zu. Dann kann ich euch auch dabei zuhören. Wenn sich aber zwei Schwule gut verstehen, dann ist es doch meistens zwischenmenschlich der Fall, dass immer einer der devotere Mensch ist oder nicht. Der, ich möchte sagen, in einer schwulen Beziehung der weiblichere Part ist. Und dann ist es ja klar, wer wo reinkommt. Erstens das, zweitens, ihr Schwule sind Männer, ja? Hallo? Und ihr wisst doch, wie Männer sind untereinander. Da ist das nicht so kompliziert wie mit Frauen. Da kann man auch sagen, du, ich will dir heute den Arsch ficken. Okay, warum nicht? Aber mit Frauen zum Beispiel, hast du schon mal was von Umschneid-Dildos gehört? Also das kann ja auch dann mal sein, dass die Frau die Rolle einnehmen will. Ja, aber es wird nie passieren, ja, dass du eine Frau in der Disco kennenlernst, ja, mit ihr zu ihr nach Hause gehst und sie out of the blue mit einem Umschnall-Dildo vor dir steht. Nee, das nicht, das stimmt. Aber ich finde, da haben natürlich so Schwule schon... Da wenn hoffe sie, ich jedes Mal drauf und es passiert nie. Wenn es wirklich ums Arschficken dann geht, haben die natürlich schon das Problem, dass du in der Regel ja dann auch erstmal sauber machen musst und so. Und es gibt ja da die extra Aufsätze auch für die Duschköpfe und so. Das weiß ich also auch von Heteros, die gerne Analverkehr haben. Und auf sowas achten ja die Schwulen dann schon. Hast du denn ab und zu Analverkehr? Nee, aber das liegt daran, dass ich ehrlich gesagt nicht so anal fixiert bin. Also ich habe. Hast du schon mal jetzt mal Hände auf oder Schwanz auf den Tisch, Finger im Arsch bei dir? Hat das schon mal jemand gemacht? Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie Bock drauf gehabt oder so. Nee, ja, ich habe auch nie Bock drauf gehabt, aber ich kann dir sagen, so ein bisschen anale Stimulanz beim Sex, so eine zarte Frauenhand. Ja, was ich manchmal mache, ist mir selber so am Arsch so ein bisschen rum. Nee, das. Ich steck mir nicht den Finger rein, aber ich umkreise dann, meistens rieche ich dann am Finger, da kennst du, glaub, noch mal jemanden. Das ist ja bekannt. Da riecht man den ganzen Tag dran. Ja, aber das ist ja auch total interessant. Also. Das ist auch interessant, vor allem denkt man so, was ist denn das? Das ist ja mal interessant. Ja, aber es macht mich nicht geil oder so. Es ist einfach nur Interesse halber. Interesse halber. So wie man sich unter die Achse hinwischt und das auch mal kurz anriecht. So. Ja, das ist auch schön. Oder wenn man beim Pissen einen Tropfen und man denkt so, nee, den lasse ich jetzt aus Protest drauf. Und da rieche ich jetzt auch nochmal dran. Oder wenn ich joggen war, dass ich mir so zwischen der Sackspalte kurz mit der Hand... Oh, das ist ein ganz besonders edler Gusto. Ich rieche auch gerne manchmal nach dem Joggen an meiner Innenhose und denke, alter Schwede, das ist nochmal eine... Weißt du, es gibt Achselschweiß, ja. Und es gibt sonst Schweiß. Und ich meine, beim Joggen muss ich nichts erzählen, so ein Joggen-T-Shirt, das stinkt nach ein paar Mal, das fängt nach 10 Sekunden am Körper, fängt es an, ungeahnte Gustos zu entwickeln. Aber dieser Gutschsaft, ja. Aber wenn du das, den würde ich abgefüllt in Flaschen, da würde ich vierstellige Summen zahlen. Wenn du das perfektionieren willst, holst du dir vorm Joggen einen runter, ziehst dir einfach nur die Jogginghose drüber und gehst direkt joggen. Dann ist das. Weißt du, was mein Problem ist? Perfekt. Ich hole mir ja sehr oft einen runter und gehe dann direkt irgendwo hin zum Supermarkt oder so. Dass dann dieser Nachfluss-Uhu-Streifen mir beim Pissen dann so irgendwie so kalt gegen den Oberschenkel klatscht. Ah. Kennst du das? Ja. Dass man denkt, so jetzt, halbe Stunde später, jetzt gehe ich mal pissen. Und bevor man anfängt zu pissen, und man holt ihn raus, dass dann so eine Liane sich irgendwo oder auf die Klobrille und sehr durchsichtig, keine echte, wird wahrscheinlich kein Kind draus werden, aber. Ist ekelhaft. Ja, und riecht auch ganz toll. Aber nochmal zu dem Geruchsthema. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wo dran riechen, ist schon ein Stück lebenswichtig. Früher, als ich meine Ausbildung noch hatte, habe ich anhand des Riechens einfach eruiert, ob die Klamotten noch tragbar sind oder nicht. Oder wie habt ihr das früher gemacht? Ja, was heißt früher? Das macht man immer. Ich ziehe mir jeden Tag frische Sachen an. Ja, ich muss leider sagen, ich auch, bis auf Jeans. Da mache ich aktuell immer noch den Geruchscheck, wobei irgendwann da auch wirklich, ich mir denke, nach 3 oder 4 Tagen solltest du da mal wirklich was ändern. Aber ich habe ja den Beruf des Kochs gelernt. Und ich hatte zum Glück einen Küchenchef, der drauf geschissen hat, ob die Sachen gebügelt sind oder nicht und im Prinzip auch, wie sie aussehen. Aber irgendwann stinkst du ja so pervers nach irgendwelchen Inkredenzien, die du da verarbeitest in der Küche. Da riechst du einfach dran und dann denkst du dir, einmal geht noch und dann kommen sie in die Wäsche. Also dieses irgendwo dran riechen ist schon im Grunde genommen lebenswichtig. Mein Gegenübernachbar hat mir erzählt, dass ihm irgendein Vollprofi der Modebranche gesagt hat, dass man Jeanshosen nie waschen sollte, sondern nur auslüften lassen sollte. Und da habe ich gedacht, ja, dann gute Nacht. Wenn du dann bei mir am Schritt riechst nach einem halben Jahr, da brauchst du nach Riechsalz. Aber aus welchem Grund hat er das gesagt? Ich meine, da du schwitzt ja in die Jeans rein und ja, aber scheinbar lüftet es aus und irgendwie ist es verliert die Jeans scheinbar ihre Form, wenn man sie also Jeanshosen gehen bei mir öfter. Jeanshosen, den gönne ich auch mal kurz einen Urlaub, also ohne dass ich sie wasche, dass ich denk so, dich hänge ich hier jetzt hin und in 3 Tagen denken meine Nachbarn, du bist einmal in der Wäsche gewesen. und Unterhosen habe ich auch schon ab und zu mal eine zweite Chance gegeben. Ja, Unterhosen eine zweite Chance geben, insofern, wenn man nicht wirklich jetzt weg muss, oder? Nee, also wenn man Unterhosen wirklich morgens und abends. Ja, aber mir ist die Gefahr nicht groß, dass ich irgendwie in der Disco eine abschlepp oder mir eine spontan irgendwo auf dem Klo einbläst. Deswegen, ja, so ein Geruchscheck und wenn da noch kein Glückstropfen oder irgendwie so und so weiter, dann denke ich mir, hey, die kannst du noch mal anziehen. Vor allem, wenn es besonders sexy ist. Und ich weiß ja, dass Frauen mir immer auf den Arsch starren, wenn ich mich bücke. Und dann denke ich, die gibt die entsprechende, die bringt alles zur Geltung. Aber auch nur aus diesem Grund rasiert man sich im Intimbereich, weil man immer mal denkt, ich rasiere mich nicht mehr mit. Ich rasiere mich so sporadisch im Intimbereich, dass man nicht sagen kann, dass ich mich im Intimbereich rasiere. Aber man hat sich doch, grundsätzlich ist doch der Fact, dass man sich im Intimbereich rasiert, weil es, wenn man mal bei McDonald's ein Cheeseburger isst, auf der Toilette, wen Hottes trifft und dann merkt, ach du Kacke, da ist ja ganz schön was los in der Unterhose. Aus diesem Grund rasiert man sich doch eigentlich nur. Aber es gibt genügend Frauen, die blasen auch einen bepelzten Schwanz. Das mag sein, aber ich würde sagen, die Average Bitch, die steht eher auf rasiert. Ich finde, das sieht so ein bisschen scheiße aus. Also so komplett rasiert. So, ich finde, das sieht, ich weiß, dass das die Jugend von heute macht, aber ich finde. Aber wie ist das denn bei dir? Man muss ja immer von sich selbst ausgehen. Wie ist das denn bei einer Frau? Da stehst du ja auch lieber darauf, dass da schon ein bisschen geordnete Verhältnisse in der Unterhose sind. Der Mund muss frei sein, aber ich finde, oben darf, ich bin ein ausgesprochener Liebhaber von Schambehaarung. Also jetzt nicht bis zum Bauchnabel und die Beine runter, aber so diese klassische 80er Jahre, dass wenn man eine nackte Frau sieht, dass da auch so eine Art Zielpunkt ist und so wenn die vor einem steht, finde ich, hat extrem was. Und es muss nicht nur so ein 1 Zentimeter Pornostreifen sein, sondern so richtig schön, so, also wie gesagt, nicht zu übertrieben, nicht so ein 70er Jahre Busch. Aber ich bin ein ausgesprochener Freund von bisschen Locken im Schritt. So, Leute, wie sieht's aus? Ja, es fehlt ja noch Schürrle zum Beispiel, der eingewechselt. Geh mal alle eine 5 und weiter. Nee, ich würde auch. Schürrle kann man keine 5 geben, finde ich. Also der hat wirklich. Okay, dann gib deine Note. Eine 2,5 gebe ich ihm. Der hat wirklich für extreme Belebung gesorgt in der zweiten Halbzeit. Natürlich dann dieses Wahnsinnstor da mit der Hacke zu machen, ist schon ziemlich abgewichst, aber auch das gibt mir dann halt ein gutes Gefühl, wenn du so einen Spieler von der Bank bringen kannst. Ich würde Schürrle gerne gegen Frankreich von Beginn an sehen. Ich finde, der hat sich mit der Leistung diesen Stammplatz jetzt oder diesen Startplatz verdient, gerade weil Götze auch bei der WM noch nicht das abgerufen hat, was man von ihm erwarten könnte. Also ich wäre ganz nervös, wenn du das alles so lang ausschmückst, muss ich ganz ehrlich sagen. Wieso denn nervös? Ich weiß nicht. Hat Bildnote 1, Schürrle. Ich overrule das jetzt einfach mal. Thomas Müller, Bildnote 3, Ricky, wenn du da noch... Thomas Müller würde ich auch eine 3 geben. Ja, wirklich ein Tausendsasser, der Typ. Der hat... Das sind diese Floskeln, Chris, wofür ich dich lieb. Der... Was? Also gerade in diesem Podcast... Ja, diese Aussprüche, das ist wirklich ein Tausendsasser. Ja, also ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, wie es Pocho geht, aber ich glaube, Philipp und ich, wir scheißen jetzt gerade auf die Noten, oder? Ja. Ich habe nur 12 Stunden Arbeit noch vorher gehabt. Mir geht's super. Ricky, Müller? Ja, gut, dann ist auch mir egal. Ja, das wollte ich nämlich vermeiden, dass er eingeschnappt ist. Aber gut, Sammy Khedira ab der 70. Minute Bildnote 4. Ricky? Ich Ich weiß immer nicht, wie ich das nehmen soll. Also einerseits bin ich traurig, andererseits aber auch nicht. Christoph Kramer, keine Bildnote. Ich finde, dabei kann man stehen lassen. In der 109. Minute eingewechselt. Das wär's dann auch schon. Ich weiß nicht, wollen wir über das Viertelfinale eventuell nochmal in einem anderen Podcast quatschen, bevor die deutsche Mannschaft nochmal spielt? Ich möchte die Finalvorhersage von Ricky. Wer steht wird im Finale stehen? Oh ja, du sagst Brasilien, Deutschland, ne? Nee, die das geht leider nicht. Oh, okay. Ricky, was sagst du? Finale, Ricky. Brasilien, Argentinien. Echt? Wäre natürlich ein Knaller, ja. Okay. Gut. Ich hoffe auf Deutschland, Holland natürlich. Wäre mir auch lieber, aber das Brasilien ist mein Top-Favorit und Deutschland mein zweiter Pick. Und wenn Brasilien mein Top-Favorit ist und die im Halbfinale aufeinandertreffen, dann kann man sich's an einer Hand letzten Endes. Abschließende Frage an euch Herrschaften. Glaubt ihr denn, es wird, oder im Prinzip muss es ja eine Leistungssteigerung geben gegen die Franzosen. Ricky, was meinst du, wird es eine geben? Ja, ich glaube, dass beide Mannschaften davon profitieren werden. Also die Franzosen tun sich leichter, wenn sie gegen einen Gegner spielen, der mitspielen möchte. Die Deutschen tun sich leichter, wenn sie gegen einen Gegner spielen, ja, die mitspielen werden. Und das könnte wirklich ein tolles Spiel werden, dass es hin und her geht und wir wirklich hier einen WM-Klassiker miterleben werden, weil beide Teams einfach stark sind, wenn sie ich sag mal, freies Spiel haben. Und das ist, wir haben ja darüber in der letzten Ausgabe gesprochen, das ist einer der absoluten Knaller, auf die ich mich bei diesem Viertelfinale freue. Natürlich auch Brasilien, Kolumbien, das wird auch nochmal ein richtiger Hammer werden. Das sind die zwei Spiele, auf die ich mich am meisten im Viertelfinale dann freue. Übrigens, nur damit man das jetzt hier nochmal sich abspeichern kann gleich. Beide Spiele finden am Freitag statt, um 18 Uhr und um 22 Uhr. Das wird der Magic Friday bei dieser WM werden. Wow. Welche Spiele nochmal? Frankreich, Deutschland um 18 Uhr am Freitag und Brasilien gegen meinen Geheimfavoriten Kolumbien im Anschluss, 22 Uhr. Wann spielt Holland wieder? Donnerstag, ne? Nee, die spielen am Samstag. Holland spielt am Samstag um 22 Uhr gegen Costa Rica. Warum spielt Holland erst am Samstag, wenn sie doch gestern schon gespielt haben? Also diese Platterfragen kann ich dir leider nicht beantworten. Oh. Naja. Roger, was meinst du? Wird es eine Leistungssteigerung geben? Und wenn ja, was erwartest du von dem Spiel Deutschland gegen Frankreich? Das Schöne ist wieder, ich werde dieses Spiel wieder nicht sehen können. Oh, what? Ja, da macht mir wieder der Job einen Strich durch die Rechnung. Aber ich erwarte halt auch eben dieses Hin und Her, dass da wirklich beide sich gegenseitig irgendwie so anstacheln werden und dass es dadurch auch ein sehr gutes Spiel der deutschen Mannschaft wird. Alles andere würde halt zu einer Niederlage führen und die erwarte ich eigentlich nicht gegen die Franzosen. Ey, da muss ich mal ganz kurz intervenieren. Glaubst du wirklich, dass wenn beide destruktiv spielen, dass das dann 20... Nein, ich glaube noch nicht mal, dass beide destruktiv spielen werden. Die werden beide sehr offensiv spielen und dadurch wird es ein ziemlicher Schlagabtausch werden. Ja, weil die Frage ist natürlich, wenn jetzt beide mit dieser Leistung antreten würden, die sie, weil die Franzosen haben sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert heute, auch wenn die 2-0 gewonnen haben gegen Nigeria, haben sie sich enorm schwer getan. Und ich wäre gespannt, wer sich durchsetzen kann in einem Duell, das ja unter den Vorzeichen der Achtelfinalspiele stattfinden würde, weil das könnte sich dann wirklich zu einem ekelhaften Spiel bis in die Verlängerung. Meinst du, wird so eher so ein Gestochere? Nein, ich geh davon aus, dass die sich's geben. Ich tipp 4-2 für Deutschland. Boah. Ich schließe mich dem sogar beim Tipp an und ich glaube, dass der deutschen Mannschaft, genau wie den Franzosen, wie ja, ich glaube, Chris gerade gesagt hat, dass uns liegen diese afrikanischen Mannschaften nicht so. Und das hat man heute wieder gesehen. Und nicht ohne sowieso Grund haben wir doch. Sowieso auch genau wie den Holländern auch nicht diese auch die südamerikanischen uns liegt diese schwer einschätzbaren Mannschaften, wo man dann auch noch die ganze Zeit hört, das dürfte ja kein Problem sein. Die sind bis jetzt immer die schwierigeren Spiele gewesen. Ich meine, guck mal, wie Holland Spanien serviert hat und Deutschland Portugal, das waren eigentlich die qualitativ auf dem Papier viel wichtigeren Mannschaften als Mexiko und Algerien. Und ich glaube, dass Frankreich und Deutschland froh sind, jetzt so ein Spiel spielen zu dürfen. Ich denke auch, da hat der Philipp meiner Meinung nach völlig recht. Gegen Kamerun in der Vorbereitung zur Weltmeisterschaft hat sich Deutschland extrem schwer getan. Gegen Ghana in der Gruppenphase hat sich Deutschland extrem schwer getan. Und jetzt gegen Algerien sehr, sehr schwer getan. Gegen Portugal und gegen Mannschaften, gegen die du halt Fußball spielen im wahrsten Sinne kannst, tun sich die Deutschen immer sehr, sehr gut. Und ich glaube, gegen Frankreich, das wird ein Fest. Glaube ich auch. Ich möchte fast sagen, es wird ein Festival der Sinne, wie Carmen Nebel sagen würde. Und ich freue mich sehr drauf. Am Freitag 18 Uhr und wenn alles dabei bleibt, ist die Frieda von Ein Mops kam in die Küche mit dabei. Nee, Quatsch, wir senden ja gar nicht um 18 Uhr. Wann senden wir eigentlich? Ricky, hast du da schon was ausgemacht? Ich? Wieso denn ich? Weiß ich nicht, du bist doch hier der Timekeeper. Ich? Nee. Also, bis jetzt 20. wurde ich immer von dir informiert, wann wir senden. 20.30 Uhr oder 21 Uhr, was machen wir? Ja, dann halt. Lass uns mal lieber 21 Uhr machen. Ja. Verlängerung, Stress oder so. Lass uns mal lose 21 Uhr festhalten. Dann mit Frieda. Philipp, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Kann man denn nochmal mit einer Appearance, wie der Appearance sagen würde, wie der Holländer sagen würde? Denn ihr ja, Holländer spricht sicher. Ich meine, gut Englisch. Ja, sowieso. Ja. Viel besser als die Deutschen. Ja. Liegt natürlich auch, dass es hier keine Synchronisierung gibt, sondern alles im Original. Und wir auch hier im Fernsehen die Today-Show und den ganzen Scheiß zu sehen bekommen im Original-Show. Aber ich würde sehr gerne, also wenn ihr auch mal nochmal zu einem Holland-Spiel oder ich meine, ich wage es nicht zu mir auszumalen, Deutschland, Holland, die Win-Win-Situation für mich, da wäre mir eine Ehre, aber ich bin ja, wie vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen ist, nicht so ein Experte, wie ihr es seid, aber während der WM ist natürlich jeder ein ausgewiesener, auf Bundestrainerniveau Experte, wie ich täglich merke. Also da stellst du dein Licht wirklich unter den Scheffel. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Natürlich auch mit Pocho wie immer. Und natürlich auch mit Ricky, der einfach nicht müde wird, Floskel um Floskel und Analyse um Analyse hier hinzuklatschen. Wir haben es gleich 20 nach 2. Und Ricky, Hut ab vor dir, dass du wirklich so eine Maschine bist. Du bist eine Podcast-Maschine. Das stimmt. Ich hätte es selber nicht besser formulieren können. Auch heute habe ich mich wieder selbst übertroffen. Das ist im Endeffekt nur noch zu vergleichen mit dem WM-Titelgewinn 1990. Ich werde von Spiel zu Spiel besser und mittlerweile könnte ich mir vorstellen, dass ich am Ende dieser WM-Session vielleicht sogar die Sportschau moderiere. Wer verdient. Wer absolut verdient, ja. Absolut. Ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, ganz, ganz liebe Grüße nach Mexiko. Das ist meine Mannschaft gewesen. Mein verbündetes Team war das. Was habe ich mit diesem Team gelitten? Was haben wir uns gefreut zusammen? Aber am Ende ist es Arjen Robben, der mal wieder dafür sorgt, dass ich wenig Spaß habe als Fußballfan. Aber man muss doch aber noch mal kurz dazu sagen, mein Herz hat auch geblutet als Mexiko-Enthusiast. Aber für das Turnier als solches ist es schon ganz geil, dass die gastgebende Mannschaft immer noch dabei ist. Für die Stimmung im Lande muss man sagen, ist schon Mexiko schlecht. Ist gegen die Niederlande ausgeschieden. Ach so, ja. Ich hab mir noch gar kein Spiel gesehen, diese WM. Chilenien ist gegen Brasilien ausgeschieden. Chilien, genau. Chilien. Aber Chilien. Kolumbien, mein Geheimfavorit. Ey, wie gut war der Typ, alter Schwede. War das für ein Tor? Aus der Luft in den Kasten geknallt. Solche Tore, das war herrlich. Herrlich. Wahnsinn. Und täglich grüßt natürlich das Murmeltier. Ich habe es heute in den 4-11er News, die ich ja wirklich gar nicht so regelmäßig während der WM mache, nochmal kundgetan. James Rodriguez, selbstverständlich, wenn ein Spieler außergewöhnlich gut spielt, ist jetzt auch bei Real Madrid im Gespräch. Aber naja, ich weiß nicht, ob man darauf was geben kann. Die können sich's ja leisten. Die haben ja die Kohlen dick. Absolut. So, ich gehe jetzt ins Bett. Ich weiß nicht, was ihr jetzt macht. Ich auch. Ich gehe ins Bett. Ich hole mir nicht mal mehr einen runter. Oh, vielleicht stecke ich mir 5 Minuten Finger in den Arsch und nehme das dann als Einschlafgeruch. So, ich greife mir so einen kleinen Strich unter die Nase. Ich will nicht mehr. Pocho, tschüss, Ricky, tschüss, Philipp. Tschüss. Oh Gott. Juan fez o levantamento, Ronaldo Angelim, dividida, tocou contra.